Schönen guten Tag, hallo. Ich hoffe, die Aluhüte sitzen, das Gesicht zu einer fiesen Grimasse verzogen, rare Hasspostings in Form von Copypasta im Anschlag. Hast du noch oder hättest du schon? Die Vorbereitungen für die Infantilisierung des Abendlandes laufen auf Hochtouren. Die Meinungsfreiheit liegt im Sterben. Das Persönliche ist polemisch und wir haben uns heute hier versammelt, um all jenen Accounts zu gedenken, die den Zensurbestrebungen von Maas, Kahane und Konsorten zum Opfer gefallen sind. Gelöscht wird im großen Stil täglich. Tugend, Wächterei hat Hochkonjunktur und Genderbeauftragte finden endlich eine Arbeit. Im Sog der Frankfurter Schule ist die Realität längst zum ungemütlichen Störfaktor verkommen. Der Hass im Netz wird immer weiter eingekesselt. Man wird immer undifferenzierbarer von all jener Meinung, die nicht in den Medienhauptstrom aus Berlin passt. Der Medienhauptstrom in der intellektuellen Pissrinne der deutschen Gesellschaft muss sich auf einen Klostein gefasst machen. Vielleicht sind wir aber auch nur ein Nierenstein, wer weiß das schon. Und damit herzlich willkommen bei den Weltraumaffen, der Primatenrundfunkamtsstalt im Netz. Yeah. Geil, geiles guten Intro. Abend. Guten Abend, ja. Schalömchen einerseits. Hallo's. Wer war das denn eben? Schalömchen allerseits. Jetzt geht's mal rund. Wir haben uns heute einen Gast mitgebracht, die vulgäre Analyse. Die wird uns heute helfen beim Vivisektieren der Nachrichten und der Republika. Und dem ganzen Kram, den wir vorbereitet haben. Und ja, damit fangen wir mal an. Also ich bin der Abel, wir haben DVA hier. Wer ist denn noch mit dabei? Stellt euch mal vor. Also ich bin OPEX-Hob, ich bin auch so mit dabei, hallo. Ich bin der Quoten-Juden-Russe-Moslem. Naja. Ich bin der Mars. Ja, Kontrollpult, wie üblich, der Chris. Stapel ist AFK. Mond schläft. Gut. Den Truck of Peace fahren morgen wieder. Das passt doch. Ja, nun gut, dann fangen wir mal an. Comedian Stephen Fry under police investigation for blasphemy after calling God an utter maniac. Ja. Ja. Das ist halt, Großbritannien steuert eigentlich immer mehr auf eine geschlossene Gesellschaft zu. Die haben ja schon Netzsperren wegen Pornografie, die haben Blasphemie-Paragraphen, den sie nicht abschaffen tun, tun die Meinungsfreiheit überall irgendwie ein bisschen kleiner. Das war es, glaube ich, in Irland, oder? Wo der, ja, in Irland. War das in Irland? Oh ja. Gott, noch schlimmer. In Irland, ja. Scheiße. Ja gut, England selber sieht es auch nicht so gut aus. Das Ding ist, wir haben diese Paragraphen ja auch, ne? Nur die werden praktisch nie angewendet hier. Ne? Doch, die werden jedes Jahr angewendet. Es gibt jedes Jahr eine Verurteilung, ja. Es gibt 60 Anzeigen immer so und immer so 1-2 Verurteilungen. Strafgesetzbuch Paragraph 166, ne? Genau, so. Der ist das. Schaut mal nach. Also der letzte Fall, von dem ich wusste, wo es zu einer Verurteilung gekommen ist, das ist dieses sogenannte Spruchtaxi. Es ist so einer, der sich immer auf sein Auto irgendwelche Bibelsprüche drauf beschriften lässt. Also halt mit so einer Folienbeschriftung. Und ja, der hat auch irgendwie eine Anzeige gekriegt deswegen und wurde auch verurteilt. Also musste Geld bezahlen, Geldstrafe. Das Lustige damit ist ja, man könnte es umgehen, indem jeder Mensch einfach eine eigene Religion aufmacht und dann sagt, ja, das ist halt Teil meiner und du kannst mich nicht diskriminieren. Ja, das Lustige ist, dass vor allen Dingen eigentlich nicht die Meinungsäußerung selbst strafbar ist, sondern die Gefährdung des öffentlichen Friedens durch diese Meinungsäußerung. Das ist ja gerade das, wo die Leute dann halt sagen, so ja, das ist eigentlich ein Einfallstor für die Islamisten, dass man denen sagt, so ja, wenn ihr nicht austickt, ne, wenn euch das egal ist, wenn die Leute hier irgendwie was gegen euren Propheten sagen, dann ist es auch nicht strafbar. Aber wenn ihr auf die Straße geht und irgendwie Autos anzündet oder so, oder irgendwelche Leuten die Kehle aufschlitzt, dann wird es auch strafbar. Ja, das stimmt. Ich meine, dann sagst du ja praktisch, ob man was gegen eine Religion sagen kann, hängt davon ab, wie die Leute das aufnehmen, die dieser Religion angehören. Ne? Genau. Da kannst du auch einfach sagen, okay, wenn ihr ein Wort sagt, wenn ihr nicht praktisch uns die Pimmel lutscht, dann sind wir direkt auf den Straßen. Also okay, das gefährdet den öffentlichen Frieden. Weil ich komplett die Verantwortung von den Leuten weggenommen wird, die facto auf die Straße gehen und da Scheiße machen. Ja, das ist das große Problem dabei. Und der Witz ist, dass es mittlerweile, also selbst die Grünen hatten 2013 in ihrem Bundestagswahlprogramm eigentlich drinstehen, dass sie diesen Paragraphen streichen wollen. Und im Endeffekt hatten sie dann irgendwie also erstmal sind sie ja eh Opposition und dann gab es irgendwie so eine Tagung der Kirchenpolitiker oder so bei den Grünen. Und da haben sie dann im Prinzip das so hinten runterfallen lassen. Also wer weiß, ob das und eben Jahr wegen solchen erstmal was neben wegen solchen Blasphemiegesetzen, wegen eben solchen Blasphemiegesetzen ist es halt echt wichtig, Meinungsfreiheit und Redefreiheit eben gemeinsam zu erhalten, und zwar ohne Einschränkung. Denn wenn man da anfängt, dann bricht alles in sich zusammen. Also man muss schon irgendwie dagegenhalten. Es ist dein gutes Recht und deine gute Freiheit, von etwas beleidigt zu sein, aber es ist meine gute Freiheit, etwas zu sagen und zu beleidigen. Und es ist tragisch finde ich auch den Anlass, also dass hier jemand sagt, was ist das für ein Gott, der diese unvollkommene Welt schafft und dann von uns verlangt, praktisch uns perfekt zu benehmen, das ist ein Verrückter. Ja. Damit verbietest du ja praktisch schon fast eine Art atheistisches Argument gegen halt einen allmächtigen und guten Gott, ne? Wenn du sagst, das ist Blasphemie und das darfst du nicht mehr. Das ist ja die Sache. Ja, vor allem, wenn der doch so allmächtig ist und so. Ganz ehrlich, was kümmert den da, ob jemand blasphemisch ist oder nicht? Also wenn du so ein Gesetz forderst, dann hältst du den für schwach. Also den Gott. Ja, oder wenn du echt so ein böser Gott bist, dann trifft den halt demnächst mal der Blitz oder eine Sturmflut oder so. Also, aber das sieht man ja auch nicht so oft, dass man jetzt sagen könnte, man könnte ein Muster ableiten. Also. Ja, und deswegen bestellen ja Leute in eben solchen Religionen dann Paragraphen, die ihnen halt die Möglichkeit geben. Sie schreiben sich sozusagen die Erlaubnis selbst auf die Brust, das selbst zu richten. Ja. So, und wenn das denn der Staat macht, das ist dann auch nochmal noch eine Stufe unmöglicher. Ich meine, das ist Hexenjagd, aber nicht von unten, sondern von oben. Also. Naja gut, Irland ist ja de facto ein religiöser Staat auch. Also. Ja, einer von den schlimmsten in Europa auf jeden Fall. Ja, nur wenn es um Freiheit geht, um religiöse Freiheit zum Beispiel, dann bedeutet es in erster Linie Freiheit von Religion. Und das ist auch etwas, was die Leute, die hierher kommen und hier jetzt in Europa und in Deutschland sich neu einsiedeln, nicht zu verstehen scheinen, dass sie die Freiheit haben, daran zu glauben, was sie wollen, aber Ideen haben keine Rechte. Ja, Menschen haben Rechte, Ideen haben keine Rechte. Und nur weil du dich mit etwas identifizierst und dein Ego dann darüber aufbläst, heißt es nicht, dass es irgendwie was anderes ist. Der Punkt sollte also sein, sie sollten machen können, was sie wollen, solange es innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, an die sich alle halten müssen, sich befindet. Aber halt nicht, dass dadurch irgendwelche Privilegien denen gegeben werden. Ja, nur werden sie halt. Ne? Sowas halt. Ja, ich finde sowas auch immer recht bedenklich. Achso, ja, guten Abend erstmal. Ja. Und ich finde sowas immer recht bedenklich, weil wir haben ja in diesem Land immer noch eine Trennung von Kirche und Staat. Das finde ich sehr sinnvoll. Geht ja jedes Mal, wenn halt irgendwelche Gesetze ins Leben rufst, die halt Religion betreffen, Religionsfreiheit und solche Geschichten, erhebst du diese Leute, also erhebst du diese Religion auch immer auf so ein besonderes Podest, weißt du, dann brätst du denen eine extra Wurst und dann kannst du eigentlich sicher sein, am nächsten Tag stehen die wieder da und möchten noch mehr Rechte, ja, die sie angeblich schützen, die aber dann auch wieder, ja, also es da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz, finde ich. Man kann abschließend noch sagen, dass der Richard Dawkins hat daraufhin Irland aufgefordert, ihn auch zu verklagen, und das mit einer Passage aus seinem Buch, wo er im Endeffekt auch sagt, warum lässt Gott diesen ganzen Scheißdreck zu, wenn er doch ein guter Gott sein will, ja, von toten Kindern über Holocaust, Krieg und Not, ja. Und die sollen ihm dann doch bitte auch gleich einen Strafbefehl schicken. Vielleicht sollten das alle machen. Das ist auf jeden Fall so dieses von wegen so, ja, wie, du wagst es zu behaupten, Gott wäre nicht gut, ich gebe dir einen nicht guten Gott. Ja. So, ich gebe dir einen Grund zu weinen, so nach dem Motto irgendwie. Ja, dieses hier bin ich drüber gestolpert, bei Facebook auf jeden Fall ist mal wieder so Thema, unsere super tollen öffentlichen Medien, ne? Also für sowas bezahlen wir Rundfunkbeitrag, dass man hier irgendwie uns erzählt, dass es jetzt einen Gebetautomaten am Stuttgarter Flughafen gibt. What the fuck? Das dann war es ein Kunstprojekt und dafür wurde dann 19.000 € ausgegeben, nur um den Berater zu bezahlen, der sich das Projekt ausgedacht hat. Ohne Spaß. Ich weiß halt was lustiger ist. Ich weiß halt echt nicht, was lustiger ist. Die Idee dahinter, die Implementierung oder dass sie beim Facebook-Post einen Coding-Fehler haben und bei religiös das Ö mit einem kyrillischen Buchstaben. Das liegt am Archiv. Ah, es liegt am Archiv, ja. Okay. Das Archiv kommt dann. Archiv. Das sind die Russen, ne? Die bauen genau. Schon unterschwellige Botschaften ein. Es wird in Russland archiviert, deswegen. Ist wirklich sehr praktisch, wenn da mal das Klopapier ausgeht. Überleg dir mal, du bist aeronautischer Ingenieur und dann gehst du an den Flughafen, denkst du so, voll geil, ich habe ein neues Flugzeug designt und so, und kommst da hin, siehst die Leute, wie sie in den Gebetautomat reingehen, denkst du so, ich habe so viel harte Arbeit in die Technologie gesteckt. Und da sitzen die Leute und beten zu irgendwas, was es nicht gibt und denken sich, ja, bitte lass das Flugzeug nicht abstürzen. Und ich krieg da über die Wange runter, weißt du. Und allgemein mit Religion und Flugzeugen ist jetzt nicht immer so gut gelaufen in der Vergangenheit. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, so, das macht einen dann, gibt einem ein richtig gutes Gefühl, wenn man kurz vor dem Abflug nochmal so ein paar Leute da irgendwie, Ist wahrscheinlich so ein Aussortierungsding, bevor du durch die Sicherheitskontrollen gehst. Die Leute, die da reingehen, werden auf jeden Fall kontrolliert. Die werden direkt durchleuchtet da drin. Ja. Noch simpler, das ist der Prototyp zu der Suicide Booth, ja, wie aus Futurama. Ja. So, wenn du rein möchtest ein Ehrgespräch anmelden. Sie haben grausam und zerstückelt gewählt. Stell dir einfach vor, du gehst rein, du wählst aus, dass du Moslem bist und bekommst erstmal so die Türen gehen zu, du bist da eingesperrt und du bekommst erstmal Videos von Shlomo gezeigt. So wie er dann. Du bist jetzt hier nach Religion bestraft. Ja, weißt du, so Muslime werden enthauptet, Christen werden gekreuzigt. Ja, weißt du? Ja, das ist dann wie die Nanny, aber mit anstatt der stillen Treppe ist das so ein Gebetsautomat. Du kommst da rein und wirst erstmal getriggert, bis das alles raus ist aus deinem System. Oh Mann. Ah, traumhaft. Die völkischen Theorien des Franco A. Auszüge aus der Masterarbeit des übelsten Terroristen überhaupt. Leiner hat schon gesagt, da müssen wir gegen vorgehen, da müssen wir. Hier, also die Theorien, die sind halt so, ich kann schon auch verstehen, wie so die als bedenklich sind. Politische und gesellschaftliche Entwicklungen dürfe man nicht aus der Froschperspektive betrachten, sondern wie ein General, der vom Feldherrenhügel aus einen Blick auf das komplette Geschehen hat und daraus ableiten kann, was der Feind als nächstes tun will. Das klingt so ein Zu-mäßig, oder? Ja. Die Kunst des Krieges, ja. Also das klingt vor allem nach extremer Selbstüberschätzung und sowas wie einem psychopathischen Narzissmus oder so. Wenn er sich für jemanden hält, der das irgendwie entscheiden und alles übersehen kann, ist er schon raus für jeden Normaldenkenden. Ja. Brauchen keine Einwände. Gut, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, es schockt mich echt nicht, dass sowas von einem Soldaten kommt, vor allem noch einem Offizier. Ja. Also ich weiß jetzt nicht. Ich finde es auch überhaupt nicht überraschend, dass recht viele Rechte in der Bundeswehr sind, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Echt, wirklich? Überrascht mich kein Sack. Westliche haben wir ja auch oft genug erlebt, bei der griechischen Diktatur waren es rechte Obristen, bei allem in Südamerika fast waren es rechte Obristen, also... Ja, und allgemein ist ja eigentlich für jeden ist es eine perfekte, wenn du eine Ausbildung an der Waffe brauchst, eine kostenlose, das haben ja auch Salafisten gemacht, ne, den Scheiß, mhm. Ja. Dann gehst du zur Bundeswehr, das stimmt schon. Ja, aber ich meine, es gibt ja den militärischen Abschirmdienst, es gibt psychologische Untersuchungen, ja, die du halt eben hinter dir bringen musst, wenn du da in gewissen Bereichen eingesetzt werden willst und sowas. Ja. Also, dass da einer so durch die Masche, durchs Netz schlüpft, ist schon, finde ich, jetzt besonders. Ja. Also, da würde ich jetzt nicht von ausgehen, dass es heißt irgendwie, ja, und alle sind so, ja. Und die meisten Soldaten finden einen sicheren Hafen, die meisten Rechten finden einen sicheren Hafen bei der Bundeswehr. Es wird schon drauf geachtet. Aber wenn ich mir auch dann hier unten den Scheiß durchlese, von wegen, er beklagt irgendwie, dass es im deutschen Fernsehen Sendungen gibt, die verfolgen das Ziel, Deutsche zur Auswanderung zu motivieren. Also ich weiß nicht, der Typ ist für mich einfach auch ein Fall von Klapse. Ja, das ist der Deutschland, die Auswanderer oder so. Ja, vor allem. Pleite zurück, das ist doch jedes Mal so nach, machen die dann ein halbes Jahr später eine Sendung, dann heißt es immer, die sind alle pleite. Egal. Ich würde auch behaupten, also das Fernsehen hat schon auch sehr viel Einfluss, aber ich würde behaupten, dass es nicht so viel Einfluss hat, dass es die Leute zum Auswandern zwingt, weil sie sich denken, ah, ich habe RTL die Superauswanderer geguckt, ich muss jetzt schnell mein Land verlassen. Und nee, eher, weil sie nach abends nur die Auswahl zwischen irgendwie Kleber und Slomka haben. Deswegen wandern die aus. Das ist der Elektro-Jude, der will die Deutschen aus ihrer Heimat vertreiben. Nein, will ich nicht, okay, halt's Maul. Du bist doch nicht elektronisch, Oreo. Eben, ist der Elektro-Jude, sind es nicht Videospiele? Jetzt kommen wir zu ganz, ganz, ganz schönen Sachen. Wenn Taliban in Deutschland Asyl bekommen, auch wenn Afghanistan Taliban gekämpft hat, kann in Deutschland auf Asylschutz hoffen. Unser Autor findet das ein bisschen beunruhigend. Das finde ich sehr. Wieso malt er Karikaturen? Ich finde es gut. Ich finde, die Taliban, die können wir hier gebrauchen. Die wissen, weißt du, die bringen wir uns hier wieder ein bisschen Schwung in die Bude. Und ich finde es nur humanitär und richtig. Dafür stehe ich mit meinen Armen. Ja, echt mal. Hallo, es ist 2017, ja. Die können wir jetzt demnächst in der Bundeswehr als Offiziere einsetzen. Ja, die haben ja schon Erfahrung. Ja. Wir brauchen halt schon eine Taliban-Quote, ne? Ja. Das waren ja Dutzende, ne? Von denen, die gesagt haben, dass die Taliban sind. Die dachten, die kriegen so Asyl, ne? Ja, das ist halt das Paradoxon. Die Taliban-Angehörigen sind in Afghanistan mit der Todesstrafe bedroht. Das heißt, wenn du hier Taliban sagst, können wir und dich eigentlich nicht ausliefern. Also oder abschieben dahin. Dann stellt sich raus, dass Osama bin Laden ist eigentlich nicht tot. Stellt sich raus, dass Osama bin Laden ist doch nicht gestorben und läuft dann hier so rum. Macht so Vlogs. Naken. Ja, wenn man das Prinzip ernst nimmt, ist das eine gute Sache. Ich bin jetzt natürlich kein Experte oder so, aber ich würde es einfach irgendwo als bedenklich einstufen, wenn man sagt, nur weil du einer Terrororganisation angehört hast, die Dschihad betreibt, kannst du nicht in unser Land kommen. Also weißt du, ich weiß nicht, weißt du. Ich meine, du kannst ihnen ja wahrscheinlich Asyl geben, die aber auch verurteilen wegen Mitgliedschaft an einer terroristischen Organisation. Du gewährst denen ja halt Asyl vor der Todesstrafe, oder nicht? Also nee, das funktioniert ja nicht. Also ich meine, du kannst ja nicht Leuten Asyl geben, weil sie gegen Gesetze in anderen Ländern verstoßen. Da also, können wir ja eigentlich auch jedem Asyl geben, der irgendwie in Amerika hingerichtet werden soll. Ja, genau, so, ne? Ja. Außerdem, also ich habe diese Woche, das ist jetzt nicht in unseren Quellen dabei, aber es gab halt auch diesen Fall, dass da Asylanträge abgelehnt worden sind von Leuten, die von der syrischen Armee desertiert sind, mit der Begründung, dass das ja illegal ist, wenn man von der syrischen Armee desertiert. Das ist in Deutschland ja auch illegal, wenn man von der Armee desertiert, und das ist halt kein Asylgrund. Okay. Ich mag diese Überschrift. Ist diese Zuwanderung eine Bereicherung? Ja, super. Ja, aber wenn du dann unten so Sachen liest wie... Das finde ich ganz bemerkenswert. Dass man solle sich Wladimir Putins Gesicht vorstellen, wenn Angela Merkel beim nächsten Staatsbesuch von ihrer Taliban-Leibgarde begleitet wird. Das ist Postmodernismus in den Nachrichten. Keine Ahnung. Eigentlich ist es eine übel bestürzende Nachricht. Also. Ja, und das kommen wir zur nächsten bestürzenden Nachricht. US to expand intelligence cooperation with Turkey. Das ist halt schon lustig, dass wir hier die PKK, die ist ja nicht gemocht, und hier die Leute, die gegen ISIS kämpfen, ist ja so eine Subdivision von den Kurden von der PKK. Und jetzt tut die USA mit der türkischen Armee, also halt Geheimdienstdaten abgleichen. Und irgendwie ist halt dieses Freund-Feind Bild verschwimmt halt sehr stark. Ich meine, die Türkei, die hat ja auch ISIS mit unterstützt, selber als Staat, und jetzt wird der hier irgendwie dann mitgeteilt, wen sie denn unterstützt haben und so, und das wird halt irgendwie immer mehr so eine Shitshow, wo man wirklich sagen kann, so Leute, keine Ahnung. Das im Endeffekt werden wir einfach so demografisch gesehen einfach Plätze tauschen, okay? Die Leute, die jetzt in Europa leben, werden nach Syrien kommen, die Leute aus Syrien kommen hierher, die Leute aus Amerika kommen in die Türkei, die Leute aus der Türkei kommen nach Amerika und... Der große Austausch, mein Aluhut! Wir tauschen einfach Plätze, ja. Bist du jetzt die Lauren Southern des Streams oder das was? Kommt was gleich noch. Nimm nicht zu viel vorweg. Hast du das gesehen? Neulich mit Martin Sellner da irgendwas gemacht. Ja, das sehen wir gleich noch. Ja, hat sich verhaften lassen. Ich hab übrigens zwischendurch eine schlechte Nachricht. Die Grünen haben 6% mit der ersten Hochrechnung in NRW. Oh, mit der Hochrechnung immer noch. Shit. Geil, das passt eigentlich echt gut in meinen Plan, den ich nicht habe. Traumhaft. Jetzt hast du dich verraten. Jetzt kommt's raus. Ja, kommen wir zu guten Nachrichten. Im Südsudan sind 2 Millionen Kinder auf der Flucht. Wovor denn? Bürgerkrieg. Okay. Vertreibung und so. Ich weiß nicht. Na gut. Das ist halt so eine komplette Generation, die wieder verhunzt wird. Also in Jemen hast du etwa 2 Millionen Kinder, die von Hunger betroffen sind. Im Sudan hast du 2 Millionen Kinder, die halt auf der Flucht sind und auf den Straßen hin und her latschen. Halt so eine komplette Generation, die wieder an die Wand gefahren wird. Und irgendwie ist es halt einfach ein Garant für Instabilität in der Zukunft, weil wenn du einfach eine Generation vergammeln lassen tust, keine Ahnung, wenn du 9 bist oder wenn du 13, 14 bist oder 7 und dann alleine auf dich gestellt durchs Land ziehst, ist einfach eher so Herr der Fliegen mäßig nicht so gut. Also, subgenial. Und in Afrika sind ja sehr recht viele Leute auf der Flucht, und aber irgendwo muss ich halt auch sagen, Leute, vielleicht kann man das mit Bürgerkrieg auch mal sein lassen. Also ich weiß, ich habe keine Lust, am laufenden Band Leute aufzunehmen hier, nur weil die das nicht hinbekommen, Geburtenkontrolle einzuführen. Also das alles nur wegen der Kolonialisierung, und wir sind alle schuld daran, deshalb müssen wir die alle aufnehmen. Ja, aber Afrika bräuchte sowas wie China, Ein-Kind-Politik. Dann bin ich auch bereit, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen, aber die verkacken halt ihr Land, ihre Generation, alles, und keinen juckt's, niemand interessiert sich dafür. Musst du mir mal aber kurz erklären, woran nicht das, also warum sind das Problem die vielen Kinder? Ist es wegen mangelhaften Ressourcen? Bürgerkrieg, ja, aber das wird ja von irgendwelchen Warlords angetrieben, die da, weiß ich nicht, sich um ein bisschen Schlamm auf den Boden kloppen, nach dem Motto mein Schlamm, ja, aber Kindersoldaten oder was? Erklär doch mal. Du hast dann eine Familie und dann hast du 5, 6 Kinder und dann hast du nicht mehr genügend Essen, weil durch den Bürgerkrieg öfters mal alles vernichtet wird, und dann sagst du halt so 1, 2 Kinder, die du nicht mehr ernähren kannst, los, jetzt mach mal deinen Erfolg alleine, ciao Leben. Und wenn halt auch deine Eltern erschossen werden oder halt eingezogen werden in den Bürgerkrieg, das geht halt relativ schnell, dass es halt so viele Kinder sind. Und in Afrika generell ist die Bevölkerungspyramide halt auch ganz unten sehr breit, also desto jünger, desto mehr gibt's, und ganz oben halt ziemlich dünn. Und dadurch, dass es ja den Völkermord gab und das Land gespalten worden ist, und aber der Bürgerkrieg nach der Spaltung halt immer noch nicht irgendwie ganz funktioniert, es ist halt auch so ein Genozid-Hotspot, und deswegen ist halt einfach die Region so instabil, dass halt, ja, 2 Millionen Kinder auf der Flucht sind. Und wenn man da irgendwie noch so eine Firma hat, die sich in diesen Bereichen halt hinbegibt und dort den Leuten hilft, was selbstverständlich eine gute Sache ist, bemerken die Leute halt schon, dass es diese Leute irgendwo gibt und die kommen irgendwo her, und dann merken sie, okay, da ist kein Krieg, ja, und wollen da auch hin, das auch selbstverständlich ist. Nur das Ding ist halt, wir leben auf einem Planeten, der begrenzt Ressourcen hat, und wir können nicht alle Leute in einen einzigen Platz aufnehmen und jedem irgendwie alles geben. Das ist halt nicht möglich. Das wäre da eine Lösung des Problems nicht, dass man dann diese Millionen von Kindern zu, keine Ahnung, Bauerngärtnern irgendwas ausbildet, anstatt darauf zu warten, dass sie, weiß ich nicht, eine AK in die Hand nehmen und sich hier gegenseitig über den Haufen zu schießen? Das Ding ist, du hast halt nicht die Kontrolle, die du brauchst über das Land dafür. Weil wenn da eine Schule aufmachst, am nächsten Tag bomben die wieder kaputt. Und das nächste Problem ist es halt, wenn der Klimawandel so eintritt, wie jetzt projiziert, dann ist halt so, die Region wird halt auch entvölkert. Also du kannst dann dort keine Nahrung mehr anbauen. Also generell ist das Land halt aufbauen auch wirklich so eine Suicide Mission, weil halt durch den Klimawandel die Region halt extrem instabil werden wird. Ja. Vielleicht stellen wir uns das alle auch ein bisschen infrastrukturell zu fortgeschritten vor. Also ich habe ja einen Freund, der regelmäßig nach Tansania fährt. Das ist noch eins der besseren Länder sozusagen vom Lebensstandard her. Und auch da ist nachts keine Straßenbeleuchtung, da ist kein pünktlicher Nahverkehr oder irgend sowas, oder Großteil der Menschen hat keine geregelten Arbeitsverhältnisse. Also all diese Dinge, die man eigentlich braucht, um eine Gesellschaft wirklich auch auf Kurs zu halten, die fehlen da noch. Und wie gesagt, Tansania ist noch ein gutes Beispiel. Halt so Länder wie der Südsudan haben wahrscheinlich gar nichts in der Richtung. Das hat auch damit zu tun, dass sie auch politisch in dem Land selbst da ziemlich viel, ja, sagen wir mal, experimentelle Politik betreiben, die da zum Beispiel so ist, dass sie bestimmte Leute, genau, halt eigentlich Rassismus betreiben, weil es ja wie heißt das Ding, Albinos gibt. Ja? Und Albinos werden halt auch definitiv einfach alle getötet und vergewaltigt und misshandelt. So weit musst du ja gar nicht gehen. Das Schlimme ist, dass ja noch viel, viel, viel härtere Stammes- und Volksstrukturen auch in Afrika noch existieren. Du hast ja diese Geschichte in Ruanda gehabt, in den 90ern war das, glaube ich, wo sich die Leute halt gegenseitig umgebracht haben, einfach weil der andere dem anderen Volk angehört hat. Was war das noch, Hutu oder so ähnlich? Hutu waren die einen und die Tutsi waren die anderen. Ja. Also, die haben da echt viele Probleme, um das mal so kurz zusammenzufassen. Die haben auch keinen Kontakt zu Sith-Twitter dort. Darunter leiden die bestimmt auch. Ja, also Mikroaggressionen sind in Afrika kein Problem, das ist gut. Ja, sondern nur Makroaggressionen. Sudden Death, weißt du, Dafür kriegen die Afrikaner auch nur Mikrokredite. Ja. Aber dafür haben die ja da keinen McDonald's, ne? Das ist auch gut. Doch, haben sie in den Großstädten. Aber egal. Sith-Twitter. Das Netzwerk startet digitale Mobbing-Attacken gegen Andersdenkende. Was für die Angreifer ein Spiel ist, hat für die Opfer üble Konsequenzen. Oh nein, Hilfe, Worte. Jemand hat mich angetweetet, Hilfe. Ja, eine Zeichenreihenfolge, die mich gerade körperlich verletzt hat. Oh nein. Da gab es ja auf der Republika, gab es ja dann einen Beitrag, ja, hier genau, mit Luca Hammer, den Trollen und dem da ums Datenfeuer tanzen. Und da hat man sich beschwert, dass Trolle im Internet aktiv sind, die übelst böse sind und dass das Harambe ist. Und ja. Oh Gott. Muss ich einfach mal reintun, wie viele Leute da wie viel Energie und Geld reinstecken in diesen Schwachsinn. Ich finde, scheiße, die erstens völlig irrelevant ist und die zweitens, die so nie beenden können. Das ist so witzig, diese drei besonders hervorstechenden Namen, ja. Also. Ich meine, die bauen sich da auch schon ein großes Stück weit eine Existenz damit auf. Ja. Wie war das so? Irgendwie alles ist Content, auch wenn man sich über fiese Tweets beschwert oder so. Ja, Hauptsache, man kann drüber schreiben oder so ähnlich, ja. Ja. Der Witz ist, dass dieser grüne Bereich, in dem grünen Bereich sind ja auch ein paar von den Leuten, die jetzt hier gerade im Stream drin sind, werden da erwähnt. Oh shit. Gamergate-blog.de sehe ich gerade, genau. Okay. Das ist links daneben sehe ich einen gewissen Moonmonkey82. Was ist das denn für ein Arschloch? Wer nennt sich denn so? So ein Spaß. Drunter sind die Weltraumaffen. Dem sind bestimmt irgendwie Journalismus und Ethik und so wichtig. Die wollen nur hassen. Die wollen nur hassen. Die haben kein Anliegen. Die haben nur Hass. Diese Grafik ist Grafik ist zu dem Hashtag Rasenmäher gegen Sexismus. Nur gut, dass ich da nicht drunter getweetet habe. Huh. Also er beschreibt den halt mit, dass es das ging ja gegen diese Theresa Bücker hier von Edition F. Und ihr Foto, wo da nur ein einziger Mann irgendwie bei ihr gearbeitet hat. Und ja, er meint halt, diese ganzen Trolle wären dann auf sie losgegangen, unter anderem halt dieser Rasenmäher-Typ. Und daraus ist dann dieser Rasenmäher gegen Sexismus-Hashtag entstanden, wo diese grüne Gruppe, die er halt als Männerrechtler bezeichnet, halt eben auch sich dran beteiligt haben. Also ich würde sagen, die grüne Gruppe sind eher so ein paar, ja, normale Leute, die sich gedacht haben, ja, die spinnen eh. Und das ist ja auch irgendwie ziemliche Doppelmoral mal wieder, weil man überlege sich nur die vielen Punkte, wo diese Frauen sich einer sagen, darüber aufregen, von wegen, ja, hier zu wenig Frauen, da zu wenig Frauen. Ne, und als ob das jetzt was Schlimmes wäre, wenn irgendwo nur Männer arbeiten oder so, dann geht alles irgendwie Gesellschaft in den Arsch, dass man dringend was tun. Ja. Man muss die Debatte anregen. Ja, der hat halt so ein paar von diesen Grafiken gemacht, was ich halt ganz lustig fand. Also zum einen, ich habe tatsächlich was gelernt bei diesem Vortrag, und zwar verstehe ich jetzt, warum diese ganzen Leute teilweise uns hier immer belehren wollen, was der richtige Marxismus ist und sowas. Weil es gibt wohl in dieser SIF-Twitter so eine extra Abteilung irgendwie von Linksextremen. Aha. Und Fand ich auch ganz beeindruckend. Vor allem, dass sie das auf dieser Republika-Konferenz so gesagt haben und sich da keiner irgendwie mal selber Fragen gestellt hat oder so. Ja, das habe ich zum ersten Mal gehört. Dass also er sagt quasi, dass diese ganzen Trolle, dass die entweder nicht politisch sind oder linksextrem. Also Rechtsextreme gibt es zwar in irgendwelchen Hashtags, die er analysiert hat, halt auch irgendwie zum AfD-Parteitag oder sowas. Aber das sind jetzt keine, die irgendwie was mit diesem SIF-Twitter zu tun haben. Ja, wie hat er das festgemacht? Hat er sich da jeden einzelnen Tweet angeguckt und gesagt, ja, da ist jetzt irgendwie eher Befürworten für links oder Befürworten rechts? Oder hat er sich, was ich nämlich eher vermute... Das geht er hat es nur auf die Accounts bezogen, also er hat keine Inhaltsanalyse gemacht. Ja, es geht nur um die Hashtags, wer spricht mit jedem und wem folgen die Leute. Also diese Gruppen ergeben sich aus denen, die folgen. Das habe ich mir gedacht. Aber weißt du denn nicht, wer deine Zuschauer sind? Ja, aber was ich auch interessant fand, weißt du, sagt dann so, ja, und hier ist die Marx-Blase und die haben auch ein paar richtig gute Ideen und die diskutieren über Gesellschaftsumstürze, das ist gut. Ja, und da vorne sind die Rechten und die Rechten, das ist furchtbar. Und dann denke ich mir so, Junge, Alter, finde doch beiden Extremismus entweder gut oder schlecht, aber stell dich doch nicht hin und sagst so... Schlechte Trolle. Ja, wortwörtlich. Vor allen Dingen, da unten sind die Männerrechtler und die machen das ja aus den falschen Gründen, irgendwie sowas hat er gemeint, irgendwie es wäre ja richtig, darauf hinzuweisen, dass sie dabei Edition F nur Frauen haben, aber das ist natürlich wieder falsch, so von der Machart her, ist ja auch so dieses typische, von wegen so, ja, ist ja eigentlich alles richtig, aber du bist in der falschen Gruppe oder du hast irgendwie ein böses Wort gesagt oder so. Und ja, ich diskutiere den falschen Ton drüber, ja, genau. So dieser Kram halt, ja. Ja, kommt auf jeden Fall in die Quellen, könnt ihr euch geben, wenn ihr wollt, aber prinzipiell. Ich wollte die eine Sache noch nachschieben. Er hat dann in der anderen Grafik halt auch nochmal so eine Aufteilung gehabt und da hat er dann oben hingezeigt und hat gesagt, ja, hier in dem blauen Bereich, da haben wir die Nazis. Oh nee, Entschuldigung, die Rechten. Und da waren halt zum Beispiel so Leute wie der Dusan Wegner drin. Also auch wieder, den billigen Witz hätte es einfach nicht gebraucht. Das hat für mich einen großen Teil von der interessanten Analyse im Nachhinein entwertet, weil er dann da Propaganda machen muss. Ja, der Typ ist ein ziemlicher Idiot mit einer richtig, richtig viel Doppelmoral in diesem ganzen Ding halt eben. Wie wir gerade schon gesagt haben, dieses mit von wegen, ja, es sind jetzt so die Marxisten oder so. Und auch das mit Edition F, so, das hat dann direkt wieder so hingestellt, als wäre das ja alles irgendwie normal und gut und richtig und so, ein wichtiges Magazin. Dabei machen die auch so einen Scheiß, da auf irgendwelche Leute losgehen und so ein Kram. Und ich glaube, irgendwas mit von wegen ironisch gemeint oder so hat er auch irgendwie erzählt, von wegen, ja, die denken ja, das wäre ironisch gemeint oder so. Ich sag nur, die alten weißen Männer bäumen sich nochmal auf, wie Tiere kurz vorm Tod, in Klammern lacht. Also... Ja. Platform Neutrality, Enhancing Freedom of Expression in Spheres of Private Power. Wir haben ja immer wieder so die, wie soll man sagen, den Push in verschiedenen sozialen Medien, was gegen Hasssprache zu machen und Meinungsfreiheit einzuschränken. Und hier war das halt mal ein Versuch, wo dann sich Free Speech Aktivisten halt versucht haben, das zu formulieren, wie eine Internetplattform sich denn geben sollte, wenn sie denn pro Freedom of Expression ist. Und das ist ganz interessante Arbeit, also die euch in den Quellen angucken könnt, wenn ihr wollt. Ja, hier, wir sind nicht die Leute hier, die euch alles vorkauen, ja. Ihr habt selbst zu recherchieren, ja. Educate yourself, shitlots, ja. Ja. Grünen Erfolg, Facebook muss Hasspostings weltweit löschen. Das würde ich jetzt nicht als Erfolg feiern. Ja, für die ist das ein Erfolg. Vor allen Dingen das Lustige ist halt eben hier auch, ne, wie das schon anfängt, ein Meilenstein. Haben die Grünen im Kampf gegen Hasspostings erreicht, Facebook muss solche Postings löschen. Damit weltweit vom Netz nehmen, nicht nur in einem Land sperren. Aha, also wirklich hier Nordkorea-Style. Ja. Yeah. Immer geil. Und welche Definition verwenden die? Korea-Style. Ja, das ist auch wieder so. Was hast du gesagt? Welche Definition verwenden sie für Hasspostings? Das, was sie nicht mögen? Ja, das ist dann wahrscheinlich heruntergebrochen werden. Das aber, österreichische ah, Recht. Das österreichische Recht. Dollar. Dollar das österreichische Recht. Okay. Ist es dann sowas wie... ist es dann sowas wie... Entschuldigung. Ist es dann sowas wie dieser Mars-Feldzug, wo er dann gesagt hat, wir haben Hate Speech im Internet löschen lassen, aber dann war es tatsächlich Volksverhetzung und Beleidigung, also so nach dem Motto. Gesetze gibt es schon, das wird einfach nur wieder als Hassposting bzw. Hate Speech bezeichnet. Ja, das ist eher das, wie man das macht. So. Aber welchen Sinn macht das denn, wenn du das auf einem österreichischen Recht basierend nicht nur in Österreich sperrst? Ja, den Sinn, dass das, was für Österreich gut ist, für alle gut sein muss. Hast du? Da hat sich ein gewisser Adolf auch gedacht. Moment. Ja, das ist hier wieder Hitler-Memes rausholen. Ja, was ist denn da los? Ja, das ist was ganz anderes. Die wollen das zum Wohle. Oh, doch schon, ja, verdammt. Zum Wohle des Volkes, okay. Ja. Zum Wohle des Volkes. Auf jeden Fall, hier wurde halt jemand verleumdet als miese Volksverräterin und korrupter Trampel. Und das ist eine Parteichefin gewesen und deswegen von den Grünen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, Parteichefe sind ja vor Kritik, egal aus welcher Richtung, einfach mal ja, aufgehoben. Ne? Aber ich finde es schon krass, dass es halt eine weltweite Löschung ist. Dass es nicht nur so ist, dass du jetzt im IP-Adressenbereich von Österreich oder Deutschland was raushauen musst oder im deutschsprachigen Bereich allgemein, sondern dass du das vor Gericht durchbekommst, dass du das auch nicht auf amerikanischen Servern abspeichern kannst. Ich bin also mal gespannt, wie das dann läuft, wenn dann demnächst irgendwie das russische oder das türkische Recht dann weltweites Löschen irgendwie. Ja, weil das ist nämlich richtig, richtig übel problematisch, weil dann hast du dann so die Saudis, die hier eine Kanzlei aufmachen und rumklagen und dann so die Sachen rausbekommen. Toll, super. Am Ende ist das dann wie in der Matrix. Wir sitzen dann alle in so einem weißen Raum, wo nichts ist. Und also meine zentrale Frage zu sowas ist halt, erstreckt sich das auch auf Archivlinks und Screenshots? Denn die Seite, die Informationen dann wegzulöschen, ist ja toll und schön, ja, das Original, ja, das Original, dieser Hass, ja, im Original gelöscht wird und dann verfolgt wird, ne, aber was ist mit Bildern, was ist damit, dass Leute verbal diese Sachen zitieren, was ist damit, also, das meine ich voll und ganz ernst, so, ja, ist ein kein soziales Netzwerk. Also, erstmal ist es kein soziales Netzwerk und zweitens ist es ja auch jetzt schon so, dass es alles doppelt, also das ist ja eh immer so ein Tagesding. Ne? Also wenn sich ein Böhmermann hinstellt, irgendwas vorliest, dann wird das noch ein paar Wochen lang irgendwie gemacht. Wenn sich hier der Bruno Kramm, hieß der glaube ich hier, der ehemalige Piratenpolitiker, jetzt glaube ich Grünenpolitiker, der hat sich ja vor die türkische Botschaft gestellt und dieses Gedicht vorgelesen, der ist verknackt worden. Dann hat sich einer im Bundestag von der CDU hingestellt und das gleiche Gedicht vorgelesen und der hat dann Immunität als Abgeordneter und ist also nicht verknackt worden. Ne? Und wir müssen einfach alle dasselbe machen. Wir müssen alle das Verbrechen des Falschdenkens begehen, Leute. Und da hast du dann aber wieder 1000 Leute, die dir, als wäre das eine super philosophische Wahrheit zu erzählen, ja, was in Deutschland verboten ist, ist ganz klar geregelt. Mhm. Ja, lustig, dass die gerade Facebook herausstellen hier als weltweit größte Hassplattform, weil nach meiner Erfahrung löscht Facebook wie Sau. Also ich hatte 3 Facebook-Accounts für Schlomo Finkelstein und die wurden alle gelöscht. Und zwar ziemlich schnell. Cool. Also bei Twitter komme ich da besser klar, sind die toleranter. Bei ja, obwohl Twitter? Auch Twitter halt schon echt Probleme damit hat. Also Twitter ist dann noch kindischer, Alter. Die de-verifizieren Leute, okay? Also das ist halt noch kindischer, oder? Die löschen halt Leute, für die halt eine politische Richtung vorschlagen, die den Leuten, denen Twitter gehört, halt nicht mögen. Oder dass jetzt mehr als 50% der Aktien von Twitter jetzt von einem saudi-arabischen Scheich aufgekauft wurden und jetzt eigentlich da er entscheidet, was passiert. Also wurde nicht die Woche auch die größte atheistische Seite im arabischen Raum gelöscht, weil halt Hate Speech gegenüber Mohammed haram ist. Ich glaube, das war nicht mal im arabischen Raum, das war im generellen Raum. Nee, das war arabischer Raum, war Atheist Nation, also speziell für halt auf Koran ausgelegt, für die arabische Halbinsel. Ah, okay. Das war die Geschichte, haben sich organisiert alle, ne? Das machen die gerne, sich organisieren und dann versuchen, alles, was irgendwie gegen deren Religion geht, down zu flaggen. Organisiert. Ja, das ist aber auch genauso. Das ist aber genauso auch politisch so, dass da Leute, wenn sie merken, hier, da ist jemand, der rechtes Gedankengut hat oder etwas, was sie als rechtes Gedankengut klassifizieren würden, hier, das soll nicht auf Twitter sein, hier, meldet den mal, sorgt dafür, dass er wegkommt. So, und wenn man sich dann für die Freiheit da von der Person ausspricht und gegen das Auslöschen von Leuten wegen ihrer Meinung, ist man selbst der Sympathisant und selbst der Nazi. Das ist nämlich mit mir so passiert. Das ist echt einfach lächerlich. Das Lustige ist, es gibt diverse Facebook-Seiten, deren einziger Zweck sind von irgendwelchen halt Hardcore-Mossis, deren einziger Zweck ist, sich zu organisieren, um Sachen down zu flaggen auf YouTube, Twitter, Facebook und so weiter. Wo das immer da reingepostet wird und immer nur mit einer Bemerkung irgendwie, yo, flag die Scheiße mal down. Mhm. Und das wird auch nicht gelöscht. Also überhaupt bei Sachen, wo eigentlich klar ist, dass die da False Flagging, Flagging organisiert betreiben, das wird eigentlich praktisch nirgendwo gelöscht. Ja, interessant. Ja, auf jeden Fall wollen sie jetzt hier auch noch erreichen, dass auch sinngleiche Inhalte gesucht und gelöscht werden müssen. Ja, super, Alter. Dann sind da Leute so wie ich, ne, so Computerlinguisten, dann da darum bemüht, Algorithmen zu schreiben, die dann sinngleiche Inhalte herausfinden und diese dann auch löschen. Ich meine, wie kindisch ist das denn? Wenn man was Sinngleiches rausfindet, also, das geht ja schon, aber die subsequente Löschung davon, das geht schon zu ja, weit. Ja, also vor allem, das steht ja wieder im Widerspruch auch zu, also sinngleich von den Worten her, bedeutet ja nicht auch sinngleich in der Intention. Ja, ja. Ja, also sämtliche Formen von, warte, was war die Formulierung, was waren die Worte, die da verwendet wurden? Irgendwie Trampel, ne? So, sagen wir das Wort Trampel, das kam davor, ne? Das heißt, sinngleiche Inhalte wären dann ja auch das Wort Trampel, ne? Ja, vor allem, warum darf ich als kleiner Bürger nicht einen Politiker ein bisschen beschimpfen? Was, keine Ahnung. Ich meine, bei jedem Politiker hast du doch eigentlich, wenn du nur ein bisschen rumgoogeln tust, findest du einen Zeitungsartikel, wo er irgendwo mal in eine Kasse gegriffen hat und sich hat ausführen lassen. Da frage ich mich so, habe ich dann als einfacher Bürger, muss ich dann immer meine Klappe halten? Kann ich da nicht einmal, selbst wenn es auch ein Scheiß ist, den ich schreibe, darf ich das nicht einmal dann sagen? Ist es mir dann... Weißt du, ich schreibe dann auf meinem persönlichen Profil, wo ich 30 Freunde habe, schreibe ich dann, scheiß Politiker von den Grünen und dann kriege ich dafür eine Anzeige. Wow, hör mal, geil. Das ist so verachtend gegenüber den kleinen Leuten. Das ist so fucking Petit Bourgeoisie von den scheiß Grünen. Das kotzt mich an, Alter. Abel, hör mal, du hast doch Familie. Es wäre doch schade, wenn ihr was passiert. Ja, denk doch an die Kinder, ja. Also, hör mal, ja, du ja, kannst nicht einfach Familienpolitik vorsehen. Ja, Familienpolitik bedeutet Erpressung auf Ebene von Familie. Du willst doch nicht, dass ihr was passiert. Komm. Ja. Also, wenn du eine Gesellschaft hast, in der die Gefühle von Politikern schon höher bewertet werden als die Meinungsfreiheit, ne? Ja. Ich meine, wenn du als Politiker irgendwie, sobald du irgendwie siehst, was war das irgendwie, Trampel, im Internet hat mich jemand Trampel genannt, wenn du dann heulend zusammenbrichst, dann bist du vielleicht nicht wirklich für den Job gemacht. Wie kannst du sowas sagen? Ach Gott, ja, das hat mein Name auch schon öfters gebracht, aber es ist immer wieder so, dass halt eben Leute, die wie gesagt, von denen so ein bestimmtes öffentliches Interesse ausgeht, ja, dass die bauen Scheiße und dann haben die eben nicht Eier in der Hose, sich dazu zu stellen und sagen dann irgendwie, ich find's aber jetzt momentan, weißt du, ich habe vielleicht irgendwie beim Bau des Kindergartens geschlampt und der ist zusammengefallen und so und die sind jetzt alle tot und so, aber ich find's viel schlimmer, wie darüber gesprochen wird. Hey, ich bin auch ein Mensch, verletzt meine Gefühle nicht, ja, weißt du? Und was sollst du dazu noch groß sagen, ja, wenn wir an dem Punkt kommen, oder wir sind ja sogar schon an dem Punkt, an dem wir dann, wenn sowas vorkommt, darüber diskutieren, wirklich diskutieren, in welcher Art und Weise das denn jetzt gerechtfertigt ist, ob wir die Gefühle dieser Person verletzt haben, ja, dann denke ich mir auch, ihr habt doch den Arsch offen, ja, da sind hypothetische Kinder tot und ihr redet darüber, dass man den Typen Wichser genannt hat, ja, ihr seid alles Wichser, so sieht es ja nämlich aus, ja. Apropos Wichsen, das Korrektiv hat von irgendeiner AfD-Kandidatin in NRW herausgefunden, dass sie früher Leuten beim Wichsen geholfen hat, als Prostituierte. Und, oh mein Gott. Und, ja, und jetzt ist die Richtigkeit des Artikels in Frage gestellt worden. Und, was ein Übergang, Alter. Ja. Apropos Handarbeit, ja. Ja, also Prostitution ist ein knallhartes Gewerbe. Die Frauen arbeiten hart für ihr Geld und die paar Männchen, die das auch machen. Also, das ist harte Arbeit. Also. Ja, ich meine, vor allem, du hast da gerade einen Fehler gemacht. Hier steht nämlich, Das Gericht begründet damit das Urteil damit, dass die Artikel die Privatsphäre der Politikerin verletze. Die Richtigkeit des Artikels wurde nicht in Frage gestellt. Ah, okay, dann. Also es geht darum, dass es halt eigentlich nicht Aufgabe von so einem Scheißladen wie Korrektiv ist, die Vergangenheit von irgendwem rauszugraben, um damit dann moralische Standgerichte veranstalten zu wollen. Also wenn man in allen... Widerlich. Das ist doch, weißt du, guck mal, auf der einen Seite die Leute, weißt du, hast du die Leute, die immer sagen, irgendwie eine Frau darf tun und lassen, was sie möchte. Prostitution ist ein ganz normaler Job. Hier in Deutschland haben wir das alles reguliert. Ja, und weißt du, aber dann, wenn dann eine AfD-Politikerin, ja, diskreditiert werden soll, ne, dann, ich weiß nicht, Abel, willst du jetzt nochmal die Geschichte erzählen von einem Affen, der mit Scheiße beschmissen wird, oder ist das jetzt selbsterklärend, wenn ich das erwähne? Ja. Stellt euch mal vor, es wäre irgendwie andersrum der Fall gewesen, dass irgendwie aus AfD-Reihen irgendwie geleakt würde, dass eine Grünen-Politikerin früher eine Prostituierte wäre. Ich meine, die Leute wären ausgerastet, ja. Also, ja, nur weil sie eine Frau ist, damit wird sie versucht, mit ihrer Weiblichkeit zu demütigen. Das zeigt mal wieder, wie frauenfeindlich unsere Gesellschaft ist. Wir werden einfach in der Zukunft. Wie grün die AfD ist. Wir werden halt einfach wirklich in der Zukunft so auf die von South Park vorgeschlagene Troll Trace rausgehen, wo eine Webseite ist, wo du alles über jede Person erfahren kannst, komplett. Und das wird so gut sein. Ich freue mich da schon drauf. Ich baue aktiv an dieser Zukunft mit. Echt? Ja. Ich habe eine andere Zukunftsprognose, aber die geht in eine andere Richtung. Und zwar, dass wir soziale Netzwerke benutzen können, aber da sind dann nur noch vordefinierte Testbausteine, weißt du? Und so ganz breit gefasste Statusmeldungen, ja. Du brauchst gar nicht mehr tippen, du bekommst schon Worte gesagt. Wir machen das schon für dich, ganz genau. Ja, oder du machst ja einfach einen Account und dann irgendwer schreibt dann das für dich. Dann werden Bots darin trainiert, wie man tolerant schreibt und dann schreiben Bots miteinander. Ja, genau. Geil. Was möchte ich sagen? Das möchte ich sagen, okay, durch den Bot-Filter, der formuliert das dann um und alles ist gut. Ja. Exakt. Schön. Ja, wir schauen uns hier mal dieses Video, würde ich sagen. Ich verfremde das wieder, also nicht wundern, wenn das komisch klingt. Geile Musik, Alter. Heavy Metal. Das hier, das ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Darin stehen ganz unangenehme Sachen. Naja, jedenfalls für die Feinde der Demokratie. Im Artikel 5 steht zum Beispiel Folgendes. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt. Und dieser Mann hier, das ist unser umstrittener Justizminister Heiko Maas. Dem Heiko, dem gefällt dieses Grundrecht überhaupt nicht. Ihr fragt euch, wie ich sowas nur sagen kann? Also, das ist ganz einfach. Der Heiko, der möchte nämlich ein neues Gesetz beschließen. Es heißt Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das ist enorm wichtig für ihn und sein. Das ist auf jeden Fall schon mal eine komische Betonung von Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja. aber ist eine lustige Doppeldeutigkeit eigentlich, die mir bisher nicht aufgefallen ist. Ja. Meine Freunde, ich weiß, viele hochbezahlte Menschen haben sich Gedanken über den Namen des Gesetzes gemacht. Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Passt irgendwie nicht, oder? Lasst es uns ab jetzt Zensurdurchsetzungsgesetz nennen. Mit dem Zensurdurchsetzungsgesetz sollen eure Kommentare und Falschnachrichten, sogenannte Fake News, im Internet zensiert werden. Das Löschen von unbequemen Kommentaren und Nachrichten übernehmen zurzeit ja noch andere für den Heiko. So zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung. Ja, und hier fängt es dann halt eben an, so ein bisschen verkehrt zu werden. Also ein bisschen sehr verkehrt zu werden, weil die Amadeo Antonio Stiftung löscht ja selber die Sachen nicht weg, sondern die Amadeo Antonio Stiftung, ne, das ist ja dieses Schulen Ding. Und die Leute, die das machen. Das zum einen, also wir haben ja schon Beweise dafür, dass es, also zumindest die Behauptung von den entsprechenden Beteiligten, dass sie sich an irgendwelchen Schulungsmaßnahmen für die Polizei beteiligen. Wir wissen ja auch, dass die Amadeo Antonio Stiftung in der Taskforce von Herrn Maas gesessen ist. Aber das Problem ja jetzt auch bei diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja halt eben, dass man sagt so, ja, es gibt sowas wie offensichtlich rechtswidrige Inhalte, wo wir ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass teilweise die gleichen identische Aussagen halt eben mal strafbar und mal nicht strafbar sind, wenn das ein Richter entscheidet. Und ja, demnach gibt es aber offensichtlich rechtswidrige Inhalte und die müsste man dann löschen. Und dafür sind dann die Netzwerke direkt selbstverantwortlich. Und es gibt halt eigentlich nur dieses, dass man dann dagegen Widerspruch einlegt und das dann vielleicht nochmal ein Richter zu Gesicht bekommt, ob das jetzt gut oder schlecht gewesen ist, beziehungsweise über dieses Bußgeld dann zu entscheiden hat für die Netzwerke, wenn sie jetzt zu wenig gelöscht haben. Und das ist das eigentliche Problem. Ist, ja, vor allem provozierst du da nicht dann so eine YouTube- und GEMA-Situation, ja, wo halt eben im Vorfeld gleich mal Content vorenthalten wird, weil es könnte ja eventuell sein, dass er gegen bestimmte Gesetze verstößt, die in dem Land gelten. Genau, vorauseilender Gehorsam und auch noch mit einem hohen Bußgeld dabei, also diese Aussage ist halt eben falsch, dass jetzt sich gerade da irgendwie einmal die Deontologie-Stiftung drum kümmert. Die haben natürlich ihre Ideen, was ihrer Meinung nach jetzt Hass ist, und das finden wir ja auch immer wieder in diesen ganzen Broschüren und so ein Kram. Aber es ist auf jeden Fall nicht richtig, dass die jetzt irgendwas löschen. Und das ist ja auch immer wieder dieses Ding, worauf sie sich dann sofort stürzen können und sagen können, hier, die sagen alle, wir löschen, und wir löschen ja gar nicht. Und damit dann halt eben so einer Kritik, wenn sie angebracht ist, dann eben komplett den Wind aus dem Segel nehmen. Und deswegen gucken wir uns jetzt auch gerade dieses Video an, weil das nämlich jetzt viel geteilt wurde und uns auch zugeschickt wurde, so nach dem Motto, ja, hier, guck mal, gutes Video. Aber es ist im Endeffekt wirklich kontraproduktiv. Ich fahre noch mal ein bisschen weiter ab. Die wird extra dafür von Heiko bezahlt. Naja, eher von... Naja, bezahlt vom Familienministerium wird sie bezahlt, wegen der Demokratie leben. Oder sagt das jetzt? Unseren Abgaben. Naja. Also vom Heiko kriegt die Amadeus-Stiftung kein Geld, soweit ich weiß. Aber höchstens vom Familienministerium im Rahmen der Demokratie-Leben-Initiative und von der Bundeszentrale für politische Bildung im Rahmen der Trägerförderung, aber nicht... Das Ding ist halt, die politischen Gegebenheiten, die werden so weit verwässert und vereinfacht dargestellt, dass sie halt grobe Fehler enthalten. Weil man kann halt schon sagen, dass Heiko Maas... Ja, sorry, bitte. Also ich meine, das ist ja praktisch immer bei solchen Sachen, ne, so kleine Strichzeichnungen, die dann so zusammengeschoben werden, wird halt immer heruntergebrochen auf was möglichst eingängig ist und häufig dann in manchen Punkten zumindest faktisch falsch. Ja. Heiko hat ja diese Taskforce gegründet, die ist ja unter seiner Delegation, oder? Ja, diese also Taskforce. Das ließ sich nicht genau klären, von wem da jetzt die Initiative ausgegangen ist, aber die Taskforce, die ist fertig, also... Mhm. Das war halt irgendwie, die hatten 5 Treffen oder so und wollten ja irgendwie ermitteln, ob die Netzwerke genug tun. Und eine von den, das ist ja immer die Zivilgesellschaft, die dann da mit dabei war, war halt in Form von Frau Kahane. Aber das Ding ist halt auch, aufgrund von dem Druck, der da aufgebaut worden ist, haben sich ja dann auch Google, Twitter und Facebook zusammengehockt und haben angekündigt, dass sie eine gemeinsame Zensur, Hassrede, Datenbank aufbauen wollen, damit sie die Löschaktion miteinander koordinieren können. Was halt auch problematisch einfach ist. Also durch den ganzen Druck, der jetzt durch die Medien, durch sowas wie die Taskforce entstanden ist, gehen jetzt die Unternehmen jetzt selber auch einen Schritt vor und sagen, ja, so wollen wir verhindern, dass sich der Hass ausbreitet. Der SPD geht es ja sogar noch nicht weit genug, okay? In so einem Pressestatement, das die abgegeben haben, hieß es, dass wenn Heiko Maas, der hat erstens nach SPD-Aussagen viel zu spät damit angefangen, dieses Gesetz durchzusetzen. Und wenn er das nicht schafft, jetzt bis zur nächsten Wahlperiode das Ganze durchzudrücken, ja, das muss so schnell wie möglich durchkommen, dann, also halt im September halt, ne? Bis dahin hat er Zeit. Also da stehen halt schon große Druck ist ja schon da. Du hast ja seit April, hast du ja Content-ID-Sperren auf dem deutschen YouTube, wo du viele Sachen gar nicht mehr drauf zugreifen kannst. Und Twitter tut ja auch extrem Throttling betreiben. Du wirst ja schon zensieren. Von dir kann ein Post, kann keine Ahnung, 80 Retweets haben und du findest darunter keine einzige Nachricht. Also das ist bei mir regelmäßig so, dass ich habe dann, keine Ahnung, ich habe einen Haufen Retweets und sehe keine einzige Antwort von irgendwem unten drunter unter dem Post und denke mir dann auch, ja, toll, das ist halt jetzt blockiert, damit ich Hass bin oder so. Die Chefin der Stiftung ist die Annetta Kahane. Die hat früher bei der Stasi gelernt und ist daher bestens für diese Arbeit geeignet. Eine richtige Fachkraft, ohne Wenn und Aber. Ganz schön schlau von dem Heiko, oder? Ja, da war eben gerade was von Fake News eingeblendet. Das hat ja damit auch eigentlich nichts zu tun. die Sache mit den Fake News, das ist dann eher dieses Korrektiv, was wir gerade hatten. Ne? Die werden ja, die sind ja im Gespräch, um im Auftrag von Facebook sich um das Fake News-Problem zu kümmern, das angeblich ist, wir haben. Haben wir auch schon ausführlich darüber berichtet. Beziehungsweise. Amadeo Antoni Stiftung ist halt eher so die Endlösung der Hassredefrage. Ne? Genau, ja. Ja. Richtige Fachkraft, ohne Wenn und Aber. Charlie Lay. Ganz schön schlau von dem Heiko, oder? Und wenn das neue Gesetz unterschrieben ist, können der Heiko und seine Ex-Spionin Anetta innerhalb von 24 Stunden ganz legal Meinungen und Informationen von euch im Internet löschen. Das ist halt eben auch eigentlich nicht richtig. Es wird das Gesetz erwartet halt von den Netzwerken, dass sie innerhalb von 24 Stunden löschen Sachen, die gemeldet sind. Und gemeldet, ja. Gut, gemeldet könnte theoretisch natürlich die Amadeo-Antonio-Stiftung Sachen melden. Und ja, das Ding ist halt, ja. Haben die auch einen privilegierten Stand da irgendwie bei Facebook. Es kann halt keiner nachvollziehen, ob die jetzt, wenn sie sagen, hier sind die Amadeo-Antonio-Stiftung und das hier ist Hass, ob das dann mehr zählt, als wenn das jemand macht, weil die sind ja bekannt in dieser Taskforce, saß ja auch ein Vertreter von Facebook und da saß ja auch ein Vertreter von Google. Das Ding damit ist halt, dass Heiko Maas ja doch Facebook und anderen Unternehmen mit Geldstrafe gedroht hat, wenn die nicht nachkommen. Also insofern passiert ja die Löschung ja, dem, nicht dem Nachkommen von denen. Heißt in dem Fall halt eben löschen, was gemeldet wurde. Genau. Aber die Löschung passiert nicht durch Heiko Maas oder die Antonio Amadeo Stiftung, sondern eben durch die Firmen selbst, ja, und vor die allen Dingen halt das melden, von denen beraten werden. Melden, ne, das kann auch ein Flame War werden dann im Endeffekt. Also dass dann die Nazis. Ja, das wird eine Flame War, also kann dann, werden. Dass dann irgendwelche Nazis anfangen im großen Stil andere von der linken Szene irgendwelche Seiten down zu flaggen, ja. Und so. Ja. Es geht ihnen ja praktisch darum, in so einem großen Stil zu löschen, dass eine Einzelfallprüfung vollkommen ausgeschlossen ist. Also das heißt, das wird immer komplett, egal welche Kriterien du setzt, es wird immer leicht zu missbrauchen sein. Vor allem haben aber auch Unternehmen nicht zu entscheiden auf dieser Ebene, was so gelöscht wird. Wenn es illegal ist, dann hat es vor Gericht zu kommen. Ja, und so. Die sind halt eben der Meinung, dass es Sachen gibt, die offensichtlich illegal sind. Ja, genau, aber können keine Definition aufstellen dazu, was Hate Speech ist, die sozusagen neutral wäre und nicht schon irgendeine politische Richtung vorbeziehen würde. Nee, die sagen dann halt eben einfach, ja, es gibt das Strafgesetzbuch, da wird das geregelt. Ja, also das war auch und da tun wir neue Sachen rein, ne? Einen von diesen Republika-Vorträgen, die wir uns aber heute nicht angucken, weil sie zu lang sind. Aber ich habe heute schon mir so ein paar Sachen gegeben und da kommen auf jeden Fall noch ein paar Sonderstreams auf euch zu. Schon mal. Da freut sich der Heiko sicher ganz doll. Er hat nämlich im Gesetzestext nicht detailliert erklärt, was erlaubte oder verbotene Kommentare und Nachrichten sind. In Wirklichkeit könnte es also darum gehen, eure offene Kritik an ihn und seinen Freunden schnell zu löschen. Wie sagte der Gauck so schön? Die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Das freie Internet ist den Politikern also mindestens genauso ein Dorn im Auge, wie früher der Stasi die offene Kritik an der DDR-Diktatur. So, meine Lieben, ab 2018 müssen wir also alle ganz schön aufpassen, was wir im Internet so schreiben. Den Politikern und ihren Medien reicht es nämlich nicht mehr aus, andersdenkende oder kritisch informierende Menschen mit den altbekannten Keulen des Rechtsextremismus, Antisemitismus, Anti-Amerikanismus, Populismus oder Verschwörungsterrorismus niederzuknüppeln. Jetzt regt euch aber bitte nicht so auf. Spätestens Ende 2018. Oder sind Affen. Wir sind berühmt. Habt ihr das ohnehin wieder vergessen? Und 2019 haben die Politiker schon wieder ganz tolle neue Ideen für uns. Passt schön auf euch auf und denkt an unser Motto: Wer in der Scheindemokratie schläft, wacht in der EU-Diktatur auf. Ja, das war das Abschlussding. Da sieht man halt schon mal, ja, das ist halt eben genauso das Ding. Ne? Also auf solche Sachen, da kannst du halt dann leicht zeigen und sagen, hier, guck mal, was für Spinner. Damit diskreditierst du dann halt die reellen Probleme, die halt dieses Gesetz hat. Und ja, schon. Hat er eigentlich bei sich da auch in den Quellen wahrscheinlich was angegeben oder nicht? Hast du mal reingeschaut, weißt du das? Wenn nicht, nee. Ist auch okay, aber okay, na gut. So. Man sieht ja allgemein schon so einen Ticken, in welche Richtung das gehen soll mit der Verschwörungstheoretiker-Keule in Zusammenhang mit der Antisemitismus-Keule. Ne? Ja, ich glaube schon, die EU-Diktatur, ja. Ja gut, was haben wir denn hier? Da ist die Lauren Southern mal bei der identitären Bewegung dabei, ne? Ja, genau, das war hier. Das ist ja interessant, weil auf den Bildern, die sie gezeigt hat, da trug sie das Phalanx-Europa-T-Shirt. Meinst du, die haben Trickunterricht gemacht? Warte mal, da kommt gerade kein Sound durch. Ja, ich habe ihn ausgemacht, das ist jetzt richtig. Nach der Bettgeschichte oder so haben die sich versehentlich falsch rum wieder angezogen. Sieht aber ganz gut gewaschen aus eigentlich, die Kleidung. Ich glaube, die haben genug für alle mitgebracht. Wer Lauren Southern nicht kennt, die war mal irgendwie während antifeministischen Aktivismus im weitesten Sinne gemacht hat, aber irgendwie hat sie jetzt auf einer Europareise die Identitären für sich entdeckt und macht da irgendwie so ein bisschen das Fangirl vom Herrn Sellner. Fanboy, sie ist offiziell ein Mann. Ja, stimmt. Sie ist war doch das nur Rebel Media, ne? Und ja, jetzt genau. Macht sie, glaube ich, ihr eigenes Ding. Ja, bei Rebel Media, ich denke mal, dass sie da auch rausgeworfen werden haben oder so. Das war ja das Letzte, was sie da ja irgendwie gemacht hatte, war dieses berühmte, wo sie da bei dem Antifa-Protest rumgerannt ist und gemeint hätte, das wäre das Anti-Trump-Movement und so. Ach ja. Wobei ich glaube, die ist auch mit Einverständnis gegenseitig von Rebel Media gegangen, aber ja, Rebel Media selber war halt auch Wort so ein für, wir wollen nicht mehr. Aber Rebel Media selber war halt auch so eine Publikation, die haben mal ein Video über die EU gemacht, was so schlecht war, dass sie halt noch nicht mal mehr die Deutschland-Karte richtig hinbekommen haben. Ja, das war eine Karte halt von Frankreich, ja. Ja, die hatten einen guten Teil, haben was von BuzzFeed auf der anderen Seite so einen Ticken. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, ist schon alles sehr sensationell. Also halt so Clickbait. Die haben halt auch ihren Spin halt, ne? Das merkt man halt ganz stark. Also hin und wieder haben sie mal einen Einwurf, den man woanders nicht hört, weil es halt andere Leute nicht wollen. Aber genauso weißt du halt auch, wenn diese Leute der Mainstream wären, dann wäre es genauso wie jetzt eigentlich auch, nur halt von der anderen Seite. Ich hoffe eigentlich immer noch darauf, dass die irgendwann Nacktfotos von sich schickt. An wen denn? An dich oder was? Das war nein, aber Misogynie, das wollen wir ja nicht. Wieso ist das Misogynie? Hallo, ich verehre den weiblichen Körper und du willst mir Frauenfeindlichkeit? Ja, du objektifizierst sie. Aber hast du nicht gerade noch gemeint, sie wäre ein Mann? Ja, vielleicht steht ja auch Männer mit Vaginas, okay? Sie hat ein männliches Gender. Ja, aber einen weiblichen Körper. Ach so, okay. Deshalb ist das auch keine Frauenobjektifizierung. Eigentlich sind wir eigentlich sind wir alles kunststoffbasierte Lebensformen, also komm. Oh mein Gott, Alter. Warte, Mike Cernovich, Alexander Dugin, ich finde es genial, dass du Konservative hast, die aus den USA, die dann sagen, komm, ich lese mal einen russischen Ideologen. Dieser Ideologe, der hat Nationalismus auf der Fahne stehen, aber auch Gender-Theorie. Und ich finde es genial, dass der Mike Cernovich mit auch in Gamergate gegen die Gender-Feministin mit rumgegammelt und rumgehetzt hat und jetzt aber Gender-Theorie von dem Konservativen mit übernimmt. Und hier, spiritually globalization is the creation of a grand parody, the kingdom of the Antichrist. Und das sind dann die ideologischen verbohrten Idioten, die wirklich niemand mehr gerade ausscheißen können. Ohne Spaß, Mike Cernovich. Next Level Spinnerei, ja. Also. Das ist, dass du auf Dugin reinfällst, auf so einen gammeligen Ideologen, der einfach nur russische Hegemonie über ihre Einflusssphäre haben wollen, dass du das nicht in der Lage bist, da durchzuchecken, es finde ich einfach nur interessant. Ja, aber ich finde es eher auch merkwürdig, dass du dem Cernovich das zugetraut hast. Ja, der ist von Anfang an völlig durch den Wind und hat eigentlich nur sich und seinen Gorillasaft da irgendwie geschillt und gezeigt, was er für ein toller Hecht ist und Leuten irgendwie Prügel angedroht für Geld. War das nicht Gorilla Mindset, seine komische Philosophie? Ja, und danach hat er den Saft gemacht, den komischen. Male Vitality. Selbst gemacht? Ja, der hat ja dann auch so Supplements verkauft und der meinte ja auch, der tut in seinem Gorilla-Mindset, tut er ja auch für Testosteron-Schillen und meint so, ja, Bodybuilding und du musst extra Kram nehmen, damit die Muskeln wachsen und dann bist du im Gorilla-Mindset. Hat er den Alex Jones gemacht mit seinem Super Male Vitality? Gay Frogs, Alter. Aber Abel, zu deiner Kritik hier, zu deiner Kritik von Dugin, ja, also hör mal, so, das. Der nimmt Gender an, Alter. Ja, ich vertritt Gender-Theorie. Was ist? Ich meine, pass einfach auf dich auf, ja. Ich meine, das ist jetzt alles schön und gut, aber Putin schaut halt zu, ja, und ist halt nicht gut für dich, gut, ne? Ja. Ich weiß. Das ist der eine Dislike. Ja, das ist Putin, der dann auf Dislike tritt. In Russland vielleicht. Ja, was ist nein, halt so, ich, die Leute. Ich tippe auf Rubab. Ja, ich tippe auch auf ihn, aber auf jeden Fall zu diesem Ding hier. Die Leute hören halt so zwei, drei Worte irgendwie, die sie gut finden, und sofort ist man dabei irgendwie so, ne? Ja, das muss ja dann guter sein oder so. Der hat gesagt, Globalisierung ist blöd. Und deswegen bin ich ein Fan von dem. Der Dugin hat eine Partei gegründet, die sich die Nationalkommunisten genannt haben, was eine Hammer und Sichel auf schwarz-rot-weißem Untergrund war. Und dann sollte die Partei verboten werden, und er hat sich dann aber mit Putin angebandelt und ist dann deswegen dem Verbot entgangen. Das Königreich des Antichristen, sag ich dann nur. Ja, weißt du, so Nationalkommunisten, das ist halt, weißt du, sicher, dass wir nicht Nazis! Ja, wortwörtlich. Also die tun beide Elemente ineinander vereinen. Das, was schon. Die Kommunisten und das, was die Nazis machen wollen. Ach Gott, die Balauschi. Oje. Okay, aber mach. Tja, und das machen wir halt in Deutschland jetzt gegen Rechtsradikalismus, so in der Bundeswehr. Ja, genau. Da nennen wir jetzt Kasernen um. Denn das ist das große Problem, dass die den falschen Namen haben. Ich denke auch, wenn du da jeden Tag an einem Schild vorbeigehst, auf dem Rommel steht, irgendwann findest du dich unvermittelt in der Wüste wieder mit einem Panzer und schreienden Arabern um dich rum. Du weißt gar nicht, wie du da hingekommen bist. Das ist auch so ein lustiger SJW-Ansatz. Wir müssen nur verändern, wie wir Sprache verwenden, dann wird sich alles zu Besseren wenden. Ja. Ja, natürlich, das ist buchstäblich so, denn Sprache und Ideen sind ein und dasselbe. Also du hast deine Gedanken, und die kannst du nur formulieren, wenn du Sprache verwenden darfst. Und ja, wenn du Sprache kontrollierst, kontrollierst du auch Gedanken. Also, aber das ist eigentlich etwas, was ich eher als harmlos bis hin zu lächerlich absurd hin beschreiben würde. Ja, es ist auch, aber da sieht man mal wieder die Hilflosigkeit der Leute, ne? Und was die in Deutschland ist, genauso wie bei dieser Türkei-Sache mit dem Votum-Referendum da. Wo es da hieß, dass sich alle Leute darüber aufgeregt haben, dass hier Politiker herkommen und hier irgendwelche Reden halten wollen. Ich meine, ich finde es auch verkehrt, aber als das dann verboten wurde, wurde das gefeiert, so als jetzt haben wir alles gemacht, was wir tun konnten. So, wir haben den Leuten verboten, irgendwas zu sagen. So. Aber was hat die denn jetzt verändern wollen? Welche Namen geht es denn? Ja, habe ich mir jetzt noch nicht durchgelesen, aber auf jeden Fall, ja, sowas halt. Und im gleichen Ding, das habe ich jetzt ja auch nicht dabei, aber ist mir heute begegnet. Es gab jetzt wohl auch irgendwie einen Fall, wo sie ein Bild von Helmut Schmidt abhängen wollten. Ja, ja. In irgendeiner Kaserne. Weil man ihn doch dort in Wehrmachtsuniform. Okay. Weil man ihn dort in Wehrmachtsuniform sieht. Ja. Ja. Warum ist das eigentlich? Ja, aber gleichzeitig sagen, der Stauffenberg war aber ein Held. Ja. Also das vor allem Rommel hat das selber am Ende plottiert, um Hitler umzubringen. Ja, natürlich. Also, wenn wir schon auf der Ebene sind, dass Worte ja gefährlich sind, dann sind Bilder ja erst recht gefährlich. Aber jetzt kommt ja der Gegenvorschlag, man solle die Kasernen nach Leuten im Widerstand benennen. Was ich auch wieder problematisch finde. Ich kann doch also jetzt ohne den Widerstand gegen Hitler irgendwie kleinreden oder den an Karren fahren zu wollen, aber ich kann doch eine Armee-Kaserne nicht nach jemandem benennen, der die Befehle von seinem Befehlshaber im Endeffekt verweigert hat. Also das finde ich auch irgendwie wieder verrückt. Also, ja, gut, aber ich weiß, das ist ja, aber es ist schön, dass du es so gesagt hast, weil ich meine, guck mal, das Ganze wirkt wirklich sehr hilflos, wie einer von euch gerade gesagt hat, und wie das ultimative Placebo, ja, weil du hast da Soldaten, die Todeslisten von deutschen Politikern anfertigen, also da die Namen draufschreiben, ja, also Staatsdiener, die sich gegen das eigene System wenden, ja, wenn man dem jetzt insoweit glauben will, da gibt es ja verschiedene Theorien zu. Und ja, gut, was kann die noch machen? Was kann die noch machen? Die hat jetzt so eine Klatsche gekriegt, weil sie es gewagt hat, die Führung der Bundeswehr zu kritisieren. Ja, so nach dem Motto, wie könnt ihr nur das zulassen? Ja, und ja, was kann sie denn noch machen? Ja, ich meine... Kasernen umbenennen, das ist halt so Aktionismus. So, guck mal, ich mach was, ja. Ich hampel herum. Guck mal, der Name, der ist jetzt anders, damit wird alles anders. Ja. So. Ich wär dafür, einfach zeitgenössische Politiker zu nehmen. Also das zweite Infanterieregiment Claudia Roth oder da wirst du auf jeden Fall hast schön. Eckart-Kaserne. Ja. Jagdbombergeschwader Kahane steht bereit. Ja, die Feldjäger heißen dann. Bitte kommen, von der Leyen 1, von der Leyen 2, bin da. Und die Feldjäger heißen dann Tarek Tesfu-Kommando. Man kann die Dinge auch einfach nummerieren. Kaserne 1, Kaserne 2, viel einfacher. Und völlig neutral. Genau, die Leute heißen noch nicht mehr Soldaten, sondern Personen mit Gewehr. Oder Personen mit der Waffe. Hast du doch alles schon. Ja, Personen mit militärischer Ausbildung. Person of Gun. George. Der war gut. Der war richtig gut. George Soros backed Jared Kushner Venture Cadre with 250 million. Also da will ich erst mal sagen, dass mein Opa, ich meine die Person, die ich hier nicht kenne, da nichts mit zu tun hat, okay? Dann hätten wir das geklärt. Ja. Auf jeden Fall hat die Tagesschau vor kurzem eine Nachricht rausgehauen, dass ja der George Soros sich nur für die offene Gesellschaft einsetzt und er ja gar keinen Einfluss hat und nichts. Und dass, wenn er Einfluss hat, dass er nur gut ist. Und Jared Kushner ist ja hier Senior Advisor of the Donald. Und der hat ja es ihm geholfen, mit seinem Medienkram, den er macht, Geld hinzustrecken. Und dann will ich hätte gerne, dass mir die Tagesschau die Nachricht interpretiert und wie dann deren Narrativ dazu aussehen würde. Weil der Soros macht ja nur gute Sachen und der Jared Kushner steht ja eigentlich auf der Liste des Bösen, von den bösen Konservativen aus den USA, die was mit dem Trumpetier zu tun haben. Und da hätte ich mich würde es einfach nur freuen, wenn die Tagesschau das aufgreifen würde, wie sie sich das zurechtdreht. Aber das ist doch voll klar. Ich meine, es geht ja darum, dass wenn man es gut meint, ja, der hat ja das Geld gut gemeint gegeben. Ja, er hat es nicht für böse Sachen gegeben. Er hat es gut gemeint. Mhm. Ah, okay. Ach Quatsch, das ist viel perfider. Der kauft sich da ein, um dann die ganze Zeit so ein bisschen Spin da reinbringen zu können, dass das alles wieder gut wird. Das ist volle Absicht. Weil der ist so ein guter, wunderbarer Mensch, der hat sogar Liebe für seine Feinde übrig. Ah. Oh. An dieser Stelle nochmal ein Nachtrag zum letzten Thema, das will ich aus dem Chat, das muss man einfach würdigen, das ist so gut hier. La Cucaracha 1111 nennt die Soldaten auch Personen mit Munitionshintergrund. Yes. Top, Alter, top. Top-Gag. Also wir müssen jetzt auch über die Vulva reden, bitte. Ja. Nein, müssen wir nicht, ja, geh weg. Lass uns über die Vulva reden, weil also, Wir haben bisher immer nur über die Vagina geredet und das war falsch. Ja? Ach, ja, die Vagina ist da drin und die Vulva ist das draußen und da müssen wir viel mehr drüber reden. Genau, wann reden wir dann über die Vorhaut? Wir müssen die Vulva jetzt umbenennen in eine andere Kaserne. Na toll, da reden wir die ganze Zeit über innere Werte und die? Schatz, darf ich deine Rommel berühren? Ja, und eine schwedische Comiczeichnerin hat sich auf die Fahnen geschrieben, und der Spiegel schreibt natürlich gleich einen Artikel drüber, dass wir hier, dass man es darüber für uns. Einmal mit Profis. Ja, also sie beschwert sich halt, dass wir nicht ständig über Muschis reden im Endeffekt. Und deswegen müssen wir die Muschis jetzt wohl was nennen, weil es dann einfacher ist. Ja, aber ich will nicht über Muschis reden. Ich will nicht über Muschis reden. Ich finde das auch nicht jetzt so das spannende Thema, aber gut. Gott, allein beim Wort Vulva stockt der Durchschnittsmann. Welcher? Fucking welcher? Vulva. Vulva klingt gerade bei mir mit meiner gesamten Worte ein. Stock. Penis. Was denn? Was? Penis, nicht Dennis. Achso. Wie lustig ihr seid. Ja, ich heiße Dennis mit einem N. Ja, Dennis. Ja, und hier haben wir Nathan Grayson. Bekannt als einer der Penner, die damals Gamergate losgetreten haben, weil er seine Finger nicht von einer Vulva lassen konnte. Und die Rommel war gar nicht mal so attraktiv, aber egal, das ist eine alte Geschichte. Der hat diese Woche mal richtig Scheiße gefressen zum Thema Fake News. Er hat nämlich diesen wunderbaren Artikel darüber geschrieben, dass in München, gerade in München, dass da ein CSGO-Turnier ist und dass die, wo da gesagt haben, dass da die Transfrauen nicht teilnehmen dürfen. Und da hat er einen Brief gekriegt von einer Transfrau, die ganz schrecklich traurig geworden ist, die scheiß Münchner sie nicht neu lassen haben. Und daraufhin hat es den ja, Artikel. Hallo, Entschuldigung, aber es ist Deutschland hier, ja. Und, ja, ich bin der Korrespondent aus dem Süden. Ich gebe mir auch schon Mühe. Sag mal, warum hörst du dich eigentlich? Südländisches Aussehen spricht gebrochenes Deutsch, alles klar. Du hast dich gerade angehört wie hier der Buchinger, ja, das hat mir Angst gemacht. Ich hatte schon so PTSD davon, hör mal auf. Nein, der Buchinger klingt ganz anders. Bonbon. Bonbon, ja. Nee, also auf jeden Fall. Das finde ich wahnsinnig genial hier, diesen Absatz alleine. Also, warum splittest du überhaupt so einen Wettbewerb auf in Frauen und Männer? Das ist ja nichts Körperliches, das kann ja eigentlich jeder gleich machen. Nein, Frauen sind behindert. Nee, das Problem ist, dass auch da leider Frauen dann nicht so viel Chancen haben wie im normalen Sport. Also, es gibt zwar gute Teams, die auch im Mittelfeld mitspielen können, aber so eine richtige Frauenmannschaft, die es in so einer E-Sportart gerissen hat, gibt es eigentlich nicht. Aber also Frauen haben halt schlechtere Reaktionsfähigkeit. Geht das weiß ich nicht, weil ich glaube, Frauen halt einfach nicht. Geht im Millisekundenbereich. Geht in den Millisekundenbereich, aber Frauen haben wortwörtlich im Mittel eine schlechtere Reaktion. Bei einem Shooter ist sowas halt. Sie müssen es erstmal mit ihren Gefühlen vereinbaren, was sie gerade machen. So. Und der, okay? Punkt ist halt, der Punkt ist halt auch, es spielen viel, viel weniger. Deshalb, die talentierten Leute werden viel mehr durchkommen, einfach bei den Männern. Ja. Der Pool an Leuten ist einfach größer, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand hochtalentiertes dabei ist. Wir brauchen eine Frauenquote bei Counter-Strike-Turnieren. Ja, also, aber genau, um sich gegenseitig über den Haufen zu schießen. So ist das. Und wie der Chris schon sagte, hier dieser orange unterlegte Abschnitt. Diese Geschichte scheint auf einem Hoax zu basieren, der BuzzFeed verarschen sollte. Und auch andere Seiten. Und ja, und es tut uns sehr leid und überhaupt und sowieso. Was ist eigentlich mit den blinden Leuten, die gern CSGO spielen würden, aber so professionell halt? Vor allen Dingen, der Witz ist, dass die haben eigentlich Server, wenn du siehst, wie es gebannt. Der Witz ist, dass sie sich jetzt hier auf einen Artikel von Infowars beziehen müssen, um diesen Hoax hier zu verlegen, auf den sie selber hier reingefallen sind. Also das ist echt der reine Wahnsinn. Also, ja. Ich möchte auch mal sagen, wir diskriminieren niemanden hier. Ja, ich meine, es ist auch so, ne? Da hören die nur hier irgendwie Transmenschen benachteiligt und sofort müssen sie alle einen Artikel schreiben. Weil sich schon widerlegt ist, dass sie einfach nur eine Randnotiz da hinzufügen, das nicht einfach löschen. Ja, vor allem, it seems. Das sind richtige Journalisten. Also, ja. Achso, sie wollen nur so halb zurückrudern. So, ja, könnte falsch sein, findet ihr mal. Ja, aber stellt euch mal vor, ne, das wäre wirklich so. Dann wäre das aber, ja. Hier, Half-Life. Also, wenn du das dir 98 gekauft hast, dann kannst du endlich ein DLC für die Uncut-Version dir holen. Also, so fast zwei Jahrzehnte später kannst du endlich kein grünes Blut, sondern rotes Blut mehr haben. Also, ich hab mir das Spiel mittlerweile bestimmt schon fünfmal gekauft. Ganz am Anfang gab es das ja noch auf CD und jetzt am Ende habe ich es mir auf Steam nochmal nur rein digital geholt und den Uncut-Patch, der ist so einfach zu installieren, den man sich da ziehen kann, ja. Oh, aber Stilungsprinzip. Da Rambum gemacht wird. Ja gut, das Prinzip ist gut. Ich hab den noch auf Diskette. Nein, ist ja okay. Ich verstehe das schon. Es ist schon cool so, dass sie sagen so, ja, also wir haben damals, haben wir das zwar geschnitten, aber jetzt sind wir halt so weit, dass wir sagen, ja, nee, dann machen wir halt den Uncut-Patch für jeden verfügbar und das ist jetzt nicht mehr so, ja, ist kein böses Spiel mehr so in der Hinsicht, weißt du? Also noch einfacher wäre es, auch einfach Russisch zu lernen und dann alles kostenlos illegal runterladen. Ja, da kommt ja Dugin aufs Ihr raus. Wir sollten alle Russisch lernen. Ja, ja. Komm schon, das ist doch schön. Counter-Strike ist der Antichrist der Globalisten und so weiter. Aber was mich jetzt interessiert, ist die Frage, wie geht es weiter mit den Netzfeministinnen? Also, wenn es nach mir geht, gar nicht. Vor der Wand laufen. Nur laufen. Ja, aber das, was wir hier vor uns sehen, ist eigentlich ein weiterer Riss in der Säule des Netzfeminismus, auf der das Idol Anna Wizorek jetzt noch oben ruhig ruht, aber diese junge Dame hier sagt, es ist so ruhig im Moment und wer soll denn da eigentlich der Nachfolger sein und junge Leute sind in der Bewegung doch auch voll wichtig Mit anderen Worten, sie sägen am Thron der momentanen Klickenführung, würde ich sagen. Den geht es ja eh nur um Einfluss. Erstmal wird hier gesagt, wie toll Anne Vizorek ist und wie mutig sie waren, dass sie sich dem Shitstorm entgegengestellt haben. Sie seien eine Art Sprachpolizei oder würden den ideologischen Islam und antisemitische Haltungen vertreten. Das Allerbeste bei Vizorek war die Geschichte nach Köln. Ne? Habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, ja. Wo die dann das Oktoberfest, sie hat falsche Zahlen sich wortwörtlich ausgedacht über das Oktoberfest, dass da jedes Jahr dasselbe passieren würde. Und nachher musste der Polizeichef in München das dementieren. Der Polizeichef, die Frauennotrufe, der DRK und noch irgendwer. Also da waren richtig viele, die gesagt haben, ist nicht. An dem Tag des Interviews habe ich einen Tweet an die Polizei in München geschickt und die haben gleich gesagt, nee, ist uns so nicht bekannt, gibt's nicht. Und auch die Dunkelziffer ist völlig aus der Luft gegriffen. Ja, und dann kam die Taz an und hat denen ja vorgerechnet, dass die Zahl doch schon höher wäre, wie wenn kein Oktoberfest ist. Und ja, also... Ja, das Sahnehäubchen da drauf waren ja die Ergebnisse vom letzten Jahr, wo halt die Zahlen gestiegen waren und gleichzeitig halt der deutsche Anteil unter den Tätern mikroskopisch war. Ja, doch so. Die Zahl ist auf 3 gestiegen, wovon ein Opfer männlich war. Und die hat das irgendwie fünf großen Zeitungen oder so erzählt. Wie kann man so dämlich sein, zu denken, dass man nicht rauskommt? Die hat im englischen Fernsehen gesessen damit. Und dem Morgenmagazin hat sie es auch erzählt. Und die hat sich die Zahlen ausgedacht. Wie kann man denken, das kommt nicht raus? Ja, sie hat die Zahlen ausgenommen. Nee, die hat die Zahlen wohl auch aus einem Taz-Artikel. Das war dann am Ende... Der hat einen Taz-Artikel von irgendeiner Feministin, das war dann die Urquelle. Stokowski wahrscheinlich. Okay. Deswegen lieber Hirschquelle, ja, kleiner. Ja. Ja, und dann, ja, aber im Endeffekt ist es halt hier so, wir brauchen eine neue Generation und so weiter und so fort. Vizorek ist auch schon alt. Ja, obwohl die Frau hier ist, glaube ich, sogar noch älter als die Vizorek, deswegen habe ich das auch nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht wollen sie einfach nur, dass mal andere Handpuppen irgendwie in den Talkshows sitzen, keine Ahnung. Ich meine, dasselbe sagen die eh. Also es ist ja auch schnell erklärt, was so eine Netzfeministin... Die Emma für die konservative Fraktion. Finde ich auch lustig. Für die Emma für die noch 3 Gehirnzellen vorhandenen Fraktionen, würde ich eher sagen. Ich ja, so auch nach dem Aufkommen, wie Vizorek die Schwarze eine Rassistin genannt hat. Wir haben sogar einen Sonderstream gemacht zu der Abhandlung von der Emma über dieses ganze Debakel mit den Netzfeministinnen. Die Hetzfeministin nannte sich das dann. Oft werden feministische Thesen aber auch in Frage gestellt, indem zum Beispiel Sexismus oder Rassismus als nicht vorhanden oder als Bagatelle behandelt werden. Auch wird oft die Frage gestellt, ob eine geschlechtergerechte Sprache wirklich sinnvoll ist. Eine geschlechtergerechte Sprache. Ja. Schuld, das, ich wollte es ernsthaft kommentieren. Welches Geschlecht hast du da jetzt gerade erwähnt? Das? Ja, ich würde sagen, eindeutig weiblich, ne? Von der Qualität des Gesagten. Ihr Gender. Menschen müssten sich dann mit den eigenen Privilegien oder ihren besseren Positionen auseinandersetzen, sich klar machen, dass es nicht okay ist, wenn sie als Mann mehr verdienen oder dass man keinen Rassismus im einfach Job so erlebt, weil man herkunftsdeutsch ist. Einfach so, wenn die mehr verdienen, egal warum. Ja. Es ist nicht okay, wenn Männer mehr verdienen, egal warum. Warum stellen die eigentlich nicht an jedem Ausgang vom Betrieb so eine Frau mit so einem Klingelbeutel? Da müssen die Männer dann immer reinwerfen. Lass nur rumgehen, den Klingelbeutel. Klingelbeutel für die heilige Vulva. Und dann kommt das alte Lied, klassischer Journalismus zum Beispiel, ist nicht divers genug. Frauen mit Migrationshintergrund, bla bla bla bla. Das gleiche gilt für Menschen mit Behinderung. Also da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe schon das Gefühl, dass viele von denen ziemlich starke Behinderungen haben. Psychische. Ja. Oh ne, bitte lass sie keine Behinderung haben, dann muss ich die betreuen. Nee, ich glaube, solche Behinderungen brauchst du nicht betreuen. So, da unten der Absatz ist ja dann das Schönste. Wie geht es jetzt weiter mit den Netzfeministinnen? Das hängt davon ab, inwiefern sich die Nachfolge aufstellt. Frau Vizorek, bitte gehen Sie nach Hause. Ja, ja, das finde ich auch gut, wie das Internet künftig genutzt wird. Oder ob. Das ist wahrscheinlich die Frage, wenn wir damit fertig sind. Auch in Zukunft wird das Internet hauptsächlich für Pornografie genutzt werden. Inzwischen findet progressiver Bürgerminismus beispielsweise auch auf Podcasts statt. Ja, ich frage mich mal, wie die erfolgreich die sind. Und nein. Ja, wie gesagt, Feminismus, Nachwuchsdebatte, aber ich glaube, das reicht zu dem Thema auch. Was für eine ja, da kommt dann irgendwie so eine, ach Gott, wie hieß sie nochmal, die deutsche Lacey Green. Ihr wisst, wen ich meine, verdammt nochmal. Nee, was ist die deutsche Lacey Green? Ja, genau die, weißt du, da kommt die da halt an und füllt die Lücke, das passt schon. Und das ist dann, finde ich, wieder ganz lustig, weil Madame ja. war nämlich gar nicht begeistert von dem Artikel. Also, wie könnt ihr denn jetzt solche Fragen stellen, obwohl ihr mit meinem Podcast kooperiert? Was ist das für ein Scheiß? Ihr habt gleich gemerkt, wie die Säge unten am Thron, das eine Bein hat die ganze Zeit vibriert, wenn sie den Artikel gelesen hat. Ja. Ich finde es auch schön, weil es zeigt mal wieder halt, worum es den Leuten geht. Ja? Und wer immer noch glaubt, es geht denen irgendwie um Feminismus und die sind einfach ideologisch verblendet, vielleicht ist es ein kleiner Teil davon, aber es geht hier vor allem um Einfluss, ja, darauf, dass sie gehört werden, darauf, dass halt sie unkritisierbar sind und vor allem ja auch Fördergelder für ihre komischen Projekte. Ja, das war schon immer so. Und das ist hier wieder mal aus der Abteilung, ja, wir haben es euch doch fast vorher sagen können, das kleine St. Olaf College, das musste irgendwie Veranstaltungen absagen, hin und her, rauf und runter, weil eine schwarze Frau bedroht worden ist, rassistisch bedroht worden ist, großer Protest, halt Stunden beziehungsweise halt hier Vorträge wurden unterbrochen und verhindert und so weiter und so fort. Einen ganzen Tag lang Institutional Racism und so weiter und so fort. Und was kommt am Ende raus? Selber geschrieben. Oh Gott. Ist überraschend, wie häufig das rauskommt. Also selbst wenn irgendwie davon ausgehen würde, dass praktisch alle von diesen Vorkommnissen immer irgendwie inszeniert sind, dann ist immer noch unglaublich, wie inkompetent die sind, dass das immer rauskommt. Oder zumindest häufig. Ja. Also allein die Aufklärungsrate macht mich echt extrem stutzig. Also die ist so hoch wie bei sonst kaum jemandem, der versucht zu betrügen, glaube ich. Das müssen wir mal prüfen, wie ein normaler Betrug aufgeklärt wird und wie häufig sowas aufgeklärt wird. Ja, das ist halt, weil die Leute, die sich mit sowas befassen, so unfassbar autistisch sind, wegen ihrer Ideologie, ja, dass sie halt wirklich auf jedes kleinste Detail achten. Ja, die machen sich dann, die machen sich dann einen Facebook-Account und laden dann damit dann ihre Threads hoch und dann, IP-Adresse, 7 Proxies, willkommen in der Realität. Es ist halt lustig, dass die Crowd zwar eigentlich ziemlich inkompetent ist, aber dass sie trotzdem alle in den Wahnsinn treiben. Also wisst ihr, was ich meine, so? Ich glaube nicht mal, dass die Aufklärungsquote sonderlich hoch ist. Ich glaube eher, dass die Leute, die das fabrizieren, dann auch direkt so ein Riesenbohai darum machen, dass möglichst viele Leute das Ganze mitbekommen. Mhm. Und dann, von denen hört man ja nur. Man hört ja nur die, wo ein Riesenbohai drum gemacht wird. Und das sind dann wahrscheinlich häufig die erfunden wurden. Zu gut sind, um wahr zu sein, praktisch für die. Ja, so ungefähr, ja. Nach Trump. Ja, gut, aber ich meine, wenn du so eine große Masse an Leuten hast, die du auch leicht triggern kannst, und da reicht ja schon ein Troll, weißt du? Das Ding ist halt echt einfach, das ist virale Werbung, okay? Das ist virale Werbung. Sie erstellen eine Geschichte, die wird verbreitet wie sonst was, und die Leute, die dann auf der Kippe stehen und nicht wissen, ob sie jetzt da stimmen oder nicht, ne, schauen sich das an und dann kommen da mehr Leute in die Gruppe rein. Ja. Das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema eigentlich. Cool, anonyme Solidarität gilt die auch für Leute wie mich, deren Hasser auf der Konferenz... Harasser. Achso, ich dachte Haider. Hasser. Auf der Konferenz rumhopsen ohne Probleme. Ja, so langsam bewegen wir uns auf Berlin zu und auf die RP17, die da diese Woche stattgefunden hat. Das hatten wir ja ausnahmsweise mal sinnvoll angekündigt. Und da gab es eine weitere Fortsetzung von Fappygate, sozusagen Fappygate 2 oder 3, je nachdem, wie man das zählt. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch dran erinnert, auf jeden Fall ging es darum, wie war der Austausch? Soll ich das nochmal kurz rekapitulieren? Ja, Chris, du weißt das doch genau. Ja, also es war so, dass ein Redakteur von von Mobile Geeks einen Beitrag geschrieben hatte über eine YouTube-Konferenz und er hatte halt in diesem Beitrag irgendwie so eine Formulierung gewählt wie: Ich bin da auf so einer Konferenz und die Leute sind alle total bekannt, aber ich kenne die halt nicht. Und das war so eine Formulierung, so ähnlich wie eine, die Fräulein Leser-Uschi hier auch mal in einem Beitrag über eine YouTube-Konferenz gemacht hat. Und daraufhin hat sie quasi den Leuten von Mobile Geeks Plagiat vorgeworfen. Und der Sascha Pallenberg, der ja damals einer von zwei Gründern von dieser Plattform war, der hat das quasi zurückgewiesen und sich da auch so ein bisschen drüber lustig gemacht und so ein paar, das ist halt bei Twitter rumgegangen, haben sich die Leute halt drüber aufgeregt, so von beiden Seiten, und irgendwann hat halt die Fräulein Leser-Uschi ihn irgendwie gefragt, sag mal, fäbst du dir gerade ein, also holst du da einen drauf runter irgendwie so, und er hat dann einfach auf die dumme Frage mit einer dummen Antwort ja geantwortet. Und das war dann so ein großes: Oh mein Gott, er holt sich einen runter. Und das war das sogenannte Fappy Gate. Ja, und das Ganze ist dann irgendwie letztes Jahr wieder hochgekocht. Ich weiß schon gar nicht mehr, zu welchem, ob das auch zur Republika war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, hieß es halt wieder von wegen so bla bla. Und da hatte er ja dann nochmal diesen Nachschlag gemacht mit was mit Femtrolle. Und hat dann nochmal die Kommunikation von damals offengelegt, weil es wohl so gewesen ist, dass Fräulein Leser-Uschi ihn damals angeschrieben hat, von wegen so, ja, hier, lauter Leute sind böse zu mir, nimm noch mal bitte meine Tweets irgendwie raus aus deinem Artikel oder irgend sowas. Und das, dem ist er sogar noch nachgekommen damals. Hat eben sich gesagt, oh, die Arme, so, ne, komme ich ihr mal entgegen. Also mitnichten irgendwie von wegen, die mache ich jetzt fertig oder so. Und ja, das war ja dann irgendwie so ein Ding mit dieser, da hatten wir auch damals drüber berichtet, weil unter anderem haben irgendwelche Leute dann so gemeint, so ja, als ich GEMA geht, schon solidarisch gezeigt. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir tatsächlich schon irgendwie darüber getwittert. Und das ist denen auch aufgefallen und so. Das war die zweite Variante halt vom Fappy Gate. Und das ist jetzt hier halt quasi die dritte Variante vom Fappy Gate, dass Fräulein Leser-Uschi jetzt dieses Jahr irgendwie keinen Talk auf der Republika hat, sich da nochmal wieder einschalten musste, weil Herr Pallenberg wohl da war als Gast. Er war auch irgendwann mal Redner auf der Republika. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr auch, aber in der Vergangenheit auf jeden Fall schon mal. Und sein Arbeitgeber war diesmal Sponsor. Ach ja, Daimler, genau. Gehabt. Stimmt, ja, richtig. Ja, weil der ist jetzt irgendwie Content-Marketing-Leiter bei Daimler. Das ist ja irgendwie so das neue Ding, dass man irgendwie als Firma selber irgendwelchen Inhalte erstellt auf den eigenen Kanälen, weil man da natürlich alleine ist. So ein bisschen dieser ganze Trend, der ja auch bei anderen Firmen mit diesen ganzen, geht auch immer mehr weg von so Messen, auch so Firmenmessen für die Firma selber, wo du dann halt den Vorteil hast, dass du da groß Tamtam machen kannst und deine Konkurrenten halt nicht da sind, weil irgendwie verzebelt oder so. Da kannst du ja mal eben zum Stand von deiner Konkurrenz gehen und gucken, was die so haben. Und wenn du gleich deine eigene Messe machst, dann geht das halt nicht so ohne weiteres mit dem Vergleich. Und genauso ist halt eben auch dieses ganze Produzieren, da fällt den Leuten halt auch immer mehr auf, so, ja, was brauchen wir überhaupt, die Journalisten da noch groß, die müssen wir nur Honig ums Maul schmieren. Theoretisch können wir ja auch einfach unseren eigenen Blog machen und unseren eigenen Kram erzählen. Da gibt es halt auch so ein paar Leute, die ja nicht ganz fair spielen. Da hat der Pallenberg damals die ganz schön gezeigt, was das ist. Zum Beispiel so eine Marketingfirma, die für E-Plus eine Internetseite gemacht hat, an der halt nicht zu erkennen war, dass das eine Internetseite von E-Plus ist, wo halt irgendwelche Handytests waren und sowas. Und diese Marketingfirma, die hat der Pallenberg da damals auf der CeBIT konfrontiert. Da hatten wir uns auch damals, glaube ich, dieses eine Video da angeguckt. Da hat er sehr vernünftige Sachen gesagt, halt eben, dass es offengelegt werden muss und so. Also quasi, es war noch zu GEMAG-Zeiten, also als wir GEMAG-Deutsch waren. Da hat das ja genau ins Thema gepasst. Also er ist wirklich einer von den Leuten, die sich richtig Gedanken machen über solche Dinge, journalistische Ethik, Offenlegung und so. Und deswegen halt eben von dieser Clique da auch richtig gehasst wird, sagen wir es mal in dem Sinne wirklich, weil er denen halt wirklich die Parade irgendwie schön verhagelt. Ach, jetzt weiß ich es wieder, genau, das ist wieder hochgegangen, weil er letztes Jahr offengelegt hat, dass die Republika Geld nimmt für Vorträge, und unter anderem hat ja hier diese Firma von Adblock Plus, die er ja auch ziemlich stark offengelegt hat, was die so für Machenschaften da haben. Die hat ja mit dieser Laura Dornheim, ehemals Piratenpolitikerin, die da bei denen irgendwie für die Außendarstellung zuständig ist, die hatte dann diesen Talk gegeben auf der Republika, der halt bezahlt war, wo auch wieder nicht richtig ersichtlich war, dass das ein bezahlter Talk war, also quasi eine Werbeveranstaltung. Und die sind ja auch eine ziemlich harte Firma, die tun ja einen Adblocker bereitstellen und wenn du dann der Firma Geld zahlst, dann tun die dich auf einen Filter draufstellen, genau, als Firma. Und dieses Jahr hat halt die gute Uschi halt rumgenölt die ganze Zeit. Also ich war ja, hab die Republika auf Twitter ziemlich lang beobachtet und die hat die ganze Zeit, ohne Namen zu nennen, rumgenölt. Und alle haben ihr gesagt, ja, bitte entweder klär das oder lass das. Einer hat sogar zu ihr gesagt, hier, wenn du da Stalking ist durchaus verfolgbar. Und auch der Mondaffe hat dir das geraten, aber also der Typ, der eine hat, der das retweetet hat, der ist einfach geblockt worden, ne? Von ihr. Also nachdem er gesagt hat, bitte hier, komm, du kannst dir beim Gericht Beratung holen, du brauchst dafür gar kein Geld und so. Ne? Nee, sie wollte, dass der öffentlich von der Orga hingerichtet wird, der Pallenberg, und rausgeschmissen wird. Und das wäre für sie ein Publicity-Ding gewesen und sonst nichts. Das ist unglaublich, wie weitläufig die immer noch mit dieser Scheiße durchkommen. Ne? Ich meine, man müsste eigentlich denken, mittlerweile hätte das jeder mal geblickt, aber es zieht irgendwie unglaublich gut, diese Opferscheiße. Sie sind aber dieses Mal nicht kapituliert wahrscheinlich, weil er natürlich als Vertreter, wie ich jetzt gerade wieder erfahren habe, als Vertreter von einem der größten Sponsoren von dieser Veranstaltung dahin gegangen ist. Weil er ist halt der Online-Blog-Mensch von Daimler und Daimler finanziert halt diese Republika-Veranstaltung mit. Und den rauszuschmeißen, da können sie sich auch gleich sagen, okay, wir möchten bitte euer Geld nicht mehr haben. Also, das wäre garantiert darauf hinausgelaufen. Kapitalismus. Ja. Mm. Stimmt, das hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Und dann hat sie ja hier diesen Paste-Bin hier noch veröffentlicht. Und die muss man auch noch erwähnen, dass die Taz sich noch draufgeschmissen hat. Die hat den Namen von Laser Uschi groß erwähnt. Die hat auch die Dame von Adblock erwähnt. Den Namen des Tech-Bloggers, ja, den sie da verdächtigen, haben sie nicht veröffentlicht. Ja, die haben die von Adblock erwähnt, auch als Opfer von seinem Harassment dann wahrscheinlich. Ne? Genau. Ja. Unglaublich. Also es ist wirklich stark. Und das Geile ist, die haben den Artikel so perfide platziert, dass er halt während der Abschlussveranstaltung der Republika live gegangen ist. Und ich habe ihm noch sobald irgendwie 10 Minuten, nachdem der Artikel live war, habe ich dem Pallenbergen Twitter geschrieben, hier schon Taz gelesen. Und er hat halt erst nach Ende der Veranstaltung, hat er dann zurückgeschrieben, nee, gerade erst, ach du Scheiße. Ja. Also auch noch genau richtig lanciert, dass erstmal nichts kommt und dass sich der Artikel erstmal eine Stunde verbreiten kann. Und im Hintergrund schon die Leute wahrscheinlich zu tuscheln anfangen, wenn du da in dem Saal sitzt. Ganz tolle Nummer. Ja, super, das ist jetzt hier wieder diese Listen and Belief-Nummer, ne, die auch in unserem Titel vorgekommen ist. Vorher massiv belästigt, nicht näher ausgeführt wie, bedroht und gestalkt, nicht näher ausgeführt wie, und seine große Followerzahl immer wieder involviert, um irgendwie. Ja, für die reicht ja bei Stalking schon, wenn du ihre Timelines liest. Ja. Das ist für die ja schon Stalking. Ja. Das ist ja das, die füllen halt die Begriffe immer mit neuen Sachen. Und wenn du dann sagst, Stalking, das hört sich ja schlimm an, und die sagen, ja, der hat meinen Twitter-Feed gelesen. Der hat mich retweetet und ich wollte das nicht. Das war, dann hat er eine Capture von mir retweetet, obwohl ich ihn geblockt hatte, weil mein Spruch so dumm war. Der hat mich retweetet. Stalking, halt heute. Ja, und die Orga, die tut nichts. Die Orga hat einen offenen Brief veröffentlicht. Wir hatten einen offenen Brief veröffentlicht, da steht drin, dass es um Vorgänge geht, die nicht auf der Republika stattgefunden haben und dass sie sich nicht in private Streits einmischen können. Punkt. Und damit haben sie völlig recht. Und sagten klar, dass wir uns unwohl fühlen. Ja, geil. Ja, ne? Tough shit. Ja, aber die denken das wirklich, dass das reichen sollte. So. Ja, wir haben doch gesagt, wir sind Frauen, wir fühlen uns nicht wohl, so. Das ist, als würdest du auf ein Iron Maiden Konzert gehen und hinterher sagen, ich hatte dreimal gesagt, es muss leiser sein, ihr müsst jetzt meine Ohrprothese zahlen. Das ist Und sie hat ja dann noch rumgememmt, sie wäre eigentlich gar nicht hin. Sie wollte gar nicht hin, weil da der Pallenberg ist. Und dann hat der Pallenberg halt wieder einen Tweet von ihr ausgepackt, wo drin steht, ach, ich kann mir die Karte nicht leisten, aber ich würde schon gern hin. Und garantiert hat irgendeiner von ihren Playstar-Rockern dann die Kohle aus der Tasche gezogen und gesagt, Mädchen, hier. Ja, da gab es doch so einen Tweet, den habe ich jetzt zwar nicht bei, aber von wegen, wir machen eine Verlosung oder so, zwinker, zwinker. Ja, Feibel, ich finde das auch schrecklich. Der Code auf Kandak, den hatten wir uns auch irgendwann mal angeguckt, der ist unzulänglich, weil da steht ja auch quasi sowas drin, so nach dem Motto, ja, wenn wir sind da zu, dass sich alle wohlfühlen und so weiter und so fort. Aber jemand hatte sehr, sehr gut angemerkt, dass man eigentlich hier die beiden Tanten hätte von der Konferenz schmeißen sollen wegen Mobbing, weil die nämlich angefangen haben zu versuchen, jemand da raus zu mobben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist auf jeden Fall nicht Chuck Norris approved, so wie er an der Seite steht. Dann immer nochmal die Pussykarte reintun, ne, nach dem Motto, und sich in Konsequenz gleich mehrere Frauen unsicher fühlen. Wen interessiert, ob sich euer Geschlecht ist fucking irrelevant. Ja, weißt du, vor allem so geht zur Polizei, Alter. Wenn du gestalkt wirst, wenn du wirklich glaubst, dass das irgendwas von Bedeutung ist, geh bitte zur fucking Polizei. Guck, dass die Person einen Besuch von der Polizei bekommt und erzähl nicht, ah, hallo Orga-Team, ich fühle mich unwohl, ich bezichtige irgendwen und ich hätte gerne, dass jetzt ein Mob auf die Person losgeht, weil ich bin voll wichtig, ich brauche einen Mob. Gib mir bitte einen Mob, das ist... Ja. Narzissmus und Machtgeil halt, wie nochmal, was einfach nur zu erwarten, dass du in einer Gruppe auf einer Veranstaltung bist und sagst, guck dir die Person an, geht mal auf die Person da los, ich brauche einen Muskel da drüben, der hat mich blöd angeguckt, weißt du? Ohne Scheiße. Was geht? Wie abgehoben man sein muss, um das einzuleiten mit, wir hatten klar gesagt, dass wir uns unwohl fühlen. Das ist unglaublich. Ja. Ich sag auch dem Barkeeper, ich fühle mich unwohl, wenn ich zu viel getrunken habe. Und trotzdem verkaufen die mir weiterhin Bier. Nein, Quatsch. Schon bei der Ankunft in der Sahara hatte ich klargestellt, dass es mir zu heiß ist. Und jetzt ist es zu sandig. Ich bin der Meinung, die Frau sollte dringend ihre Kaserne umbenennen. Oder ihre Vulva einzuweihen. Das war von Mars, glaube ich. Oh ja. Smartphones an Schulen. Oh, hier geht es gerade richtig zur Sache, was Gewitter angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, Niedersachsen möchte in Klausuren jetzt Smartphones zulassen, ohne Internetzugang. Also, viel mehr muss ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Und dann kommt noch der Prüfungsexperte Jürgen Handke und sagt, nee, wir sollten auch das Internet erlauben. Also das ist... Da bin ich dann einfach nur noch sprachlos. Ich habe keine Ahnung... Kann ich dann gegen Gebühr bitte mein Abitur auch noch bekommen? Weißt du, wenn ich dann 15 Euro zahle und einfach einen Wisch bekomme? Weil ganz ehrlich, du darfst dann dein Handy mit in die Prüfung nehmen. Ja, ernsthaft. Du kriegst dein Handy da eins. Wenn du Internet noch hast, darfst du dann auch einfach dir Kopfhörer reintun und du bezahlst einen dafür, dass du die Scheiße dir vorsagt? Oder? Ja, eben. Ne? Also da fallen mir gleich so viele Sachen ein, wie das ausgebeutet werden wird. Du kriegst einfach einen Staatstrojaner in dein Handy und dann geht das schon. Einen Vokabeltest können Sie sich dann aber schenken. Ja, es kommt auf die Klausurformate an. Hä? Wie kann ich denn einen Vokabeltest in der Sprache durch ein anderes Klausurformat ersetzen? Am Ende will ich doch wissen, kann der die notwendigen Worte, die ich ihm in dieser Unterhaltseinheit beibringen sollte? Und das kann ich nun mal nur so ab. Was bringt mir das, wenn ich für eine Fremdsprache googeln kann? Ja, aber auch wenn es um Klausuren geht oder so. Ich meine, man kann ja nicht nur Wissen im Internet abfragen, man kann ja auch einfach Sachen rauskopieren. Ja. Also man muss, also selbst wenn du die Klausuren so umformst, dass es um eine Verständnisabfrage geht, selbst dann kannst du immer noch Sachen rauskopieren. Das ist ja völliger Unsinn. Und dann geht es hier darum, dass die Lehrer das beaufsichtigen sollen. Wie sollen denn die Lehrer 30 Bildschirme im Auge behalten? Die sehen doch heute auch nicht, wenn Leute abschreiben, in den meisten Fällen. Ja. Scheiß Normis. Ich kann nur auch hoffen, dass die Leute nicht abschreiben, zu doof zum Abschreiben sind. Ja, und dann kommen die Leute mit den eigenen Geräten. Und wie will man dann sicherstellen, dass der nicht das halbe Internet auf seinem Gerät hat? Oder während der Klausur eine andere SD-Karte reinmacht oder was auch immer. Das ist so idiotisch. Lass die Kinder erstmal was lernen und wenn die ein Fundament gelegt haben, können wir anfangen mit digitalem Lernen. Oder macht digitales Lernen da, wo es Sinn macht, aber bringt denen doch erstmal bei, irgendwie ihr Gehirn zu nutzen. Oh. Ja, das hatten wir heute nicht gedacht, dass wir heute dauernd Nazis nachrecherchieren müssen. Fickt euch. Jede einzelne Person, die große Sprüche gegen die bösen Nazis hier und da raushaut, ihr wärt nicht im Widerstand gewesen. Ihr hättet mitgerufen. Die Leute, die im Widerstand gewesen wären, sind auf jeden Fall nicht in der Mehrheitsgesellschaft und definitiv nicht auf der Republika vertreten. Ja. Es ist lächerlich. Frau Brodnik hätte einfach mal die richtigen Leute fragen sollen. Ich war damals noch, ich habe im ersten MFS-Bataillon in der Milke gedient. Wir haben ständig Nazis nachrecherchiert, egal ob das Nazis waren oder nicht. Ja, vor allen Dingen. Und es ist halt ein A-Chan-Pod. Ja, eben. Hier geht's um A-Chan, ja, also in ihrem Beitrag. Also ich hatte das. Die Geschichte von Frau Brodnik haben wir bestimmt schon 6-mal erklärt oder so. Ich mache es auch gerne nochmal. Das ist eine Frau, die ein Buch geschrieben hat über Hasskommentare. Und die sich das eine Jahr, ich glaube, das war 2015, auf die Republika gestellt hat und gesagt hat, die das am besten machen mit den Hasskommentaren, ist Gorka. Die Website Gorka, auf Deutsch Gaffa. So die übelste Boulevard-Siffe, so, ne? Die machen das gut mit den Hasskommentaren, weil was die nämlich machen ist, die sperren die alle weg und zeigen dir erstmal nur die Kommentare an, mit denen der Autor des Textes interagiert hat, damit du dir auch schön den Quatsch rauspicken kannst, den der da irgendwie sich überlegt hat, wo er sich gedacht hat, ach, das ist irgendwie ein low-hanging fruit, da kann ich jetzt mal eine Widerlegung machen und dann sehe ich hier aus wie der Geile oder so. Ne? Vor allem, also ganz ehrlich, Gorka, Menschen, die diese Firma verteidigt haben, sind schlechte Menschen per Definition. Das ist aber einfach, die bekommen dann auch unheimlich schlecht unvorteilhafte Fotos für ihre Twitter-Auftritte. Ja. Also, einfach nur die Firma Gorka verteidigen. Das ist genauso, wer verteidigt denn Bild? Also ganz ehrlich, wenn du Bild verteidigst, fick dich. Bist ein schlechter Mensch. Ja, es tut mir leid, ist halt so. Genauso mit Gorka. Es ist einfach so, die machen das gut. Ja, fick dich. Bist ein schlechter Mensch. Halt dich aus der Öffentlichkeit raus. Du richtest nur Schaden an. Ach, du bist ein dummer Mensch. Genau. Boulevardisierung erleben können. Also das leise. Ich bin euch lauter. Bestehende Boulevardzeitungen online oft umso drastischer und krasser werden. Ich gebe ein Beispiel aus Österreich. In Österreich haben wir die Gratis-Tages- oder fast Gratis-Tageszeitung Österreich. Könnt ihr das verstehen? Die, oder? Sehr reißerisch generell schon oft berichtet. Und im Netz gibt es den Online-Ableger, der noch viel extremer wird. Da wird sehr häufig über Vergewaltigung berichtet. Artikel erscheinen, dass angeblich bald die Welt untergeht. Das ist aber nur ein Beispiel von vielen, wo Boulevardzeitungen, die im Print schon oft recht haben. Ja. Da wird sehr häufig über Vergewaltigung berichtet. Ist das etwas inhärent Schlechtes, über Vergewaltigung zu berichten? Oder sollen wir es einfach, und vor allem diese Alte ist ja mit Sicherheit eine Feministin. Also wir sollten es einfach ignorieren, das Problem, dass wir mit Vergewaltigung haben. Ja. Und dann wird es weggehen. Genau. Das ist ganz ich schlimm, die berichten über Vergewaltigung. Das sind keiner beim Oktoberfest. Untergänge sind auch sehr kritisch offensichtlich. Also da schreiben die, dass bald die Welt untergeht. Das ist fast wie in der Kirche, da höre ich das auch dauernd. Ja. Also. Bisher waren alle Weltuntergangsszenarien, die vorhergesagt worden sind, sind alle wahr gewesen. Alle. Ja. Und Gorka verteidigen. Ich weiß nicht, Gott, das ist ja, und kannst du Heroin verteidigen? Gut Job. Ihr habt das alle nicht begriffen. Wir leben in der Endzeit und das hier ist das Königreich des Antichristen. Ja. Ja, wenn ich so ein Blödsinn schon wieder höre. Ja, jetzt bist du auch mal richtig doof. Oh ja, ich hab's mir noch nicht angehört, aber alleine diese Fresse, das reicht mir schon wieder. Vor allen Dingen hier, ne, auch direkt vor diesen ganzen Firmenlogos hier und dann mit deinem Kopftuch und dann mit den ganzen Leuten, die alle mal nur Kapitalismus tralala und so. Hasskommentare, blablub. Da müsst ihr mehr tun, Leute. Ja, mach mal mehr. Hallo, mein Name ist Kinder Gimmischer, ich bin Journalistin und Aktivistin und habe folgende Nachricht und Message an euch. Ja, schon mal Schluss. Ich bin Journalistin und Aktivistin und entscheide dich für eins. Ja. Entgegen all der Dinge, die ihr wahrscheinlich gehört habt oder vielleicht auch nicht, es gibt keine Neutralität. Niemand ist neutral. Reflektiert genau und schreibt dem. gut, oder? Und das bedeutet, dass man Neutralität, also dass es keine absolute Neutralität gibt, bedeutet, dass man sie nicht irgendwie als Prinzip anstreben sollte, oder wie? Scheinbar nicht, ja. Ne. Und vor allem kommt das von Leuten, die dich regelmäßig politisch positionieren, damit sie dich attackieren können. Also ey, hör mal, ja. Einfach auch nur die Einleitung. Ich bin Journalistin und Aktivistin und es gibt keine journalistische Neutralität. Ja. Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Nein, sowas gehört einfach raus aus den Medien. Das ist ekelhaft, dass man sowas in den Medien hat. Journalismus und Aktivismus sind zwei Paar Stiefel. Sei Aktivist, arbeite für eine Stiftung, arbeite für ein Think Tank, mach da dein Ding. Wir sind alle glücklich, dass du dein Ding machst. Aber Journalisten, die auch Aktivisten sind, sind wortwörtlich der Krebs, der die Öffentlichkeit heimsucht und der den Journalisten von innen heraus zerfrisst und zerstört. Und vor allen Dingen dann noch hier. Und dann vor allen Dingen dann noch, hier ist mein Kopftuch und hier hinten sind die guten Firmen und die Medienhäuser. Ne? Mhm. Auch das Statement nochmal mit dem Symbol vom religiösen Faschismus, das ist auch nochmal äußerst beruhigend. Ja. Dementsprechend, wen lasst ihr in eurer Berichterstattung aus? Welche Perspektiven berücksichtigt ihr nicht aufgrund der Person, die ihr seid? Denkt darüber nach. Viele Grüße. Hallo, mein Name ist Kinder. Ja, es geht immer wieder von vorne los. Denk mal drüber nach, ne? Ja, denk mal drüber nach. Das mal aus. Immer mehr Diversität. Wir sind alle irgendwie voreingenommen, also sollten wir Voreingenommenheit anstreben. Genau. Naja, was sie damit wahrscheinlich sagen wollte, ist, prüf dein Privileg. Ja, die Frau Hahn, die haben wir auch schon häufiger gehabt. Zum Thema gerade eben noch, Leonie schreibt gerade hier, Lauren Sassan ist nichts besser als die davor im Prinzip. Ist was? Besser als wer? Lauren Sassan ist im Prinzip ja auch Journalistin und Aktivistin. Ja. Hat Leonie gerade darauf hingewiesen. Ja, deswegen mag ich sie auch nicht, weil das einfach scheiße ist. Als Journalist hast du deine Meinung zu verschweigen und solltest versuchen, gegen dein Bias zu arbeiten. Das wäre so das, was es ausmacht, Journalist zu sein. Wenn du das nicht geschissen bekommst, bist du wortwörtlich ein Teil, warum die Medien unglaubwürdig sind. Wortwörtlich, du bist Teil des Problems, was wir heute haben. Und die Medien waren noch nie so unglaubwürdig wie heute. Deswegen raus aus den Medien, verpiss dich. Ob eine Lauren Southern oder ob eine Kybra Gemüse, beides kann man in den Medien nicht gebrauchen. Beide können gerne ihr Format machen, können gerne Aktivismus machen, wie sie wollen, aber bitte raus aus den Medien. Bitte nennt euch nicht Journalisten. Es ist ekelhaft. Es ist wie sich selber auf den Bauch kacken und dann draufhauen und sagen, guck mal, ich wurde Dreck gemacht. Ja. Was ist das für eine Metapher, Alter? Ja, ich habe, glaube ich, schon zu viel Bier getrunken. Willkommen. Ja, dann hier, ja. Halbe Kiste? Der albtraumhafte Ebelaffe von der Alp. Ja. Auf jeden Fall bist du dann ziemlich beschissen. Ja, auf jeden Fall, Frau Hahn. Medienwissenschaftlerin, digitale Spiele, Diversity. Ja, genau, Frau Hahn ist uns schon häufiger begegnet. Die hängt quasi auf sämtlichen, alles was irgendwie mit Computerspielen zu tun hat, inklusive Gamescom und so rum. Und erzählt den Leuten dann, dass es ja 50-50 Frauen und Männer gibt, die Computerspiele spielen. Aber hier, das ist auch wieder ihr Talk hier, wie vielfältig ist die deutsche Spielindustrie und die muss vielfältiger werden und sie ist Expertin für Vielfalt und deswegen müssen wir ihr dringend Geld geben, damit sie Vielfalt herstellen kann. Und das ist halt sie auch bei das ist halt so eine von die Juden zuerst. Ja, ich wollte nur anmerken, Diversity und Vielfalt, das ist immer so geil. Du kannst mal, ich meine, wenn du es runterbrichst, heißt es eigentlich nichts anderes als weniger Männer, weniger Weiße. Ja. Das ist halt pures Dog-Whistling, ne? Ja, genau. Also, und es heißt vor allen Dingen auch immer so dieses, hier gibt es nicht genug Leute, die so sind wie ich, stellt mich ein. So, da habt ihr mehr Vielfalt. Oder stellt meine Freunde ein, da habt ihr mehr Vielfalt. Irgend so ein Kram halt eben, auf jeden Fall. Und wenn ihr dann noch die oder jene Genderfrage habt, ja, ich wüsste da jemanden, den könnte ich euch empfehlen. Ja, ja, genau, meine schöne Ideologie. Und das ist halt so die Mutti des deutschen Gamings irgendwie so, ne? Die sich hinstellt und mit dem Finger wedelt und irgendwie so sagt, so ja, hier, das ist alles nicht in meiner Lieblingsfarbe gemalt, mal das mal um, so, ne? Eure Kunst gefällt mir nicht, die ist nicht divers genug. Sabine Hahn ist ein Scamming-Opfer der Frankfurter Schule. würde ich behaupten. Vor allen Dingen Business Coach, ne? Das ist auch mal so geil. Das ist wirklich so dieses, ne, also der Louis Leveau, der sagt das ja auch immer, dass diese ganze Social Justice Nummer halt eben so richtig übel businessnah ist. So diese Corporate Speak und komplettes Corporatism, halt wie man auf Englisch sagt, ne? Und das hat er auf jeden Fall vollkommen recht. Also wenn man sich das anguckt, halt diese ganzen Leute, das ist alles so, dass die ihr Heil da irgendwie in irgendwelchen Firmen suchen beim Community Management und mit diesem ganzen Kram. Ne? Also ja. Und zuletzt bei Electronic Arts in Köln. Ja. Okay, jetzt geht die lustige Achterbahnfahrt los. Quer durch die Republika. Also hier haben wir Leute, die beschweren sich darüber, dass nur 10.600.000 Treffer für Women Coding im Internet sind oder auf der Suchmaschine ihres Vertrauens. Und dass natürlich die Zahl von Women und Dress vielleicht höher ist. Das kann sich jeder vorstellen, weil es geht halt eher um Kleidung als um Programmierung. Ja, nur die wichtigen Themen. Nur die wichtigen Themen, weil das ist ja auch nicht so, dass man irgendwie, keine Ahnung, Männer und Unterhosen auch mehr Treffer kriegt als Men-Coding. Ja, oder Männer und Bier, das ist diskriminierend. Lasst ihr uns das ändern, ist vor allem auch ja, auf jeden Fall ein ja, dringend. Ansatz. Völker hört die Signale. Die müssen da auf jeden Fall dann mal mit den Suchmaschinenbetreibern sprechen, ob die da was ändern dürfen. Die müssen dringend die Kaserne umbenennen. Aber. Ja. Interessant wäre in dem Zusammenhang ja vielleicht noch gewesen, welches Geschlecht was gesucht hat. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass Frauen nicht durchaus am Code interessiert sind. Also die ganzen Leute, die Women Coding gegoogelt haben, waren alles Männer. Ja, waren einsame. Ja, weil die einsame den technischen Nerds, Bereich ja dominieren wollen. Ja, genau. Nee, die haben eher Seelenverwandte gesucht. Ach so. The past is a very racist place and we only have data from the past to train artificial intelligence. Says a giant cock from Berlin. Also, wir haben noch nicht unsere antirassistische Utopie erreicht und dann können wir anfangen mit AI oder was. Oh also Gott. Für mich hört sich das eher nach so einer Art zweites dunkles Zeitalter wie damals, als sie gesagt haben, hier guck mal, alles was wir aus der Vergangenheit haben ist irgendwie heidnisch. Lass uns das mal anzünden. Ja. Genauso kommt mir das vor. Sie trainieren dann die Artificial Intelligences lieber mit Pamphleten von Dworkin und Solanas, weil sie das für humaner halten, weißt du? Technological Dark Ages oder was? Ja, ich verstehe nicht, was der Ausdruck sonst soll. Also ich glaube, das ist einfach Bullshit. Ich misse ihm gar keine tiefere Bedeutung zu, weil das einfach Bullshit ist für mich. Ja. Also das war für mich ja auch so ein zentrales Thema bei der RP17. Diese ganzen großen Sachen, die sie da verkündet haben. Framing von Worten ist wichtig. Ja, ach was, echt? Ja. Und solche Sachen, alles so Kalendersprüche. Ja. Also das kostet. Wir brauchen Räume zum Denken. Ja, wir brauchen Räume zum Denken. April was? 2017. What the fuck ist denn? Hat die echt gerade gesagt, unser Volk braucht Raum? Love out loud. Oh, Bento, das ist doch die Scheiße, wo Tarek Fatah angestellt ist, ne? Also Bento ist der Krebs, den Spiegel vor sich hin metastasiert. Ja, der hat ja irgendwie so eine kolumnenartige Scheiße. Was auch mich so eine halt hier richtig. Beliebte Plattform, um Aufschreiartikel zu publizieren. Was mich hier echt umgehauen hat, ist, dass halt die jungen Journalisten im Deutschen Journalistenverband, dass die empfehlen, zu Bento zu gehen. Weil jeder, der für 5 Pfennig Journalist ist, muss doch sehen, dass Bento kein Journalismus ist. Das ja, ist das war ja, halb Werbeblatt, halb Presseerklärungsdings und ein bisschen Sex und Crime für die Schlagzeilen. Da muss ich auch noch mal ein bisschen wieder auf alte Streams von uns hinweisen. Also zu Bento, da hatten wir mal diesen einen Sub-Beitrag, hatte ich damals zusammengeschnitten mit dem Herrn Hagerup da drin, also diesem Journalisten vom dänischen Fernsehen, der ganz vernünftige Sachen gesagt hat, um mal zu zeigen, was der Unterschied zwischen Journalisten und Bento ist. Da gibt es noch ein kurzes Video von uns, falls ihr das noch nicht kennt, könnt ihr euch noch anschauen. Und dann die Jungen im Deutschen Journalistenverband haben auch diese Veranstaltung 24 Stunden Zukunft gemacht. Das war vor 3 Wochen, glaube ich. Hatten wir auch drüber berichtet Und da hatten sie den Chef von BuzzFeed wiederum. Und der hat dann auch gesagt, ja, bewerbt euch alle bei BuzzFeed. Also das ist nicht das erste Mal, dass die da irgendwie meinen, so, ja, hier, geht doch mal zu diesem Jugendkrebs dahin. Diesen Journalisten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da oben links das Ohr, was wir da sehen, das gehört zu dem Typ von Korrektiv. Herrn Schraven. Ich hatte es nicht nachprüfen können, ja, irgendwie, weil... aber der sieht dem echt verdammt ähnlich, wenn nicht. Nee, ich glaube, das ist er nicht, nee. Du das nicht? Nee, ich glaube nicht. Na, dann habe ich ihm Unrecht getan, dem unbekannten jungen Mann der DJV. Trotzdem kann man nicht Bento empfehlen. Setzt ja, euch. Das ist so, hat ein bisschen Selbstwürde oder so, keine Ahnung. So. Ich weiß nicht. War doch als junger Journalist, da willst du doch was machen, da willst du doch echt arbeiten und nicht bei Bento sitzen. Ja, Clickbait-Artikel. Ja. Zu den ganzen Journalisten verwenden hatten wir auch schon häufiger was gemacht. Es gibt ja da so das schwarze Schaf in der Familie, den Journalistenverband Berlin-Brandenburg, den wir mal angeschrieben hatten, der uns dann gesagt hat, so, was hat das mit Brandenburg zu tun? Da gibt es auch einen Stream von uns mit dem Titel. Insofern. Und ja, die anderen Verbände sind halt ziemlich irre. Die verteilen Broschüren von der Amadeo-Antonio-Stiftung und sagen, hier, das ist eine gute Handlungsempfehlung für Journalisten. Und damit diskreditieren sie sich halt selber, ne? Das muss man ganz klar so sehen. Also, da wundern sie sich wieder so, ja, warum glaubt uns keiner? Ja, das ist ja dann alles, die Glaubwürdigkeitskrise ist ja nur gebastelt von den Rechten. So. Mit uns hat das ja nichts zu tun, heißt es dann wieder. Schuld sind die anderen. Ja. Unterhaltung ohne Haltung ist in dieser Zeit verantwortungslos. Könnte so von Gericht. Nichts ist neutral, alles ist politisch. Laber nicht, lutsch. Das Persönliche ist polemisch. Heilige Scheiße. Das fand ich sehr lustig. No also, woman, no help. Ja, genau. No und woman, no mal, da gucken wir aber mal. Was sie aussagen will, ist ja keine Frau, kein Web. Wenn wir dann aber auch bei Bob Marley gucken, hieße das ja, meine persönlich liebste Interpretation wäre richtig, nämlich keine Frau und kein Geschrei. Ja. Kein Geschrei. Aber beides geht irgendwie nicht. Und man könnte halt noch die dritte Alternative hier, nee, Frau, nimm die Finger vom Web. Ja? So in der Richtung. No woman, no web. Ja? Aber du nicht. Wie man es dreht und wendet, das passt auf jeden Fall nicht mit dem Bob Marley-Song zusammen, den man da offensichtlich irgendwie... Ja. Außerdem, also das, was sie wahrscheinlich meinen, ist, dass es ohne Frau das Internet nicht gäbe. Und da haben sie auch Unrecht. Also das Internet wurde komplett von Männern gebaut. Wie gesagt, ohne Frauen kein Geschrei, hieße das dann aber für Bob Marley. Ja, dann habe ich doch immer recht gehabt. Und alle Leute, die mir sagen, nee, das hat er anders gemeint, hatten Unrecht. Ich frage eigentlich, dass sie sagen, keine Frau und nicht keine Frauen. Oh ja, mit dem A. Ja, Margarete Stokowski über Liebe. Die Frau Stokowski haben wir auch oft hier zu Gast, also Gott sei Dank nicht hier im Stream, sondern obwohl das wäre sicher mal lustig. Wenn Rechte von Liebe sprechen, meinen sie Heimatliebe, nicht Menschen. Und das ist so ungefähr krass. War das wahrscheinlich live? Das ist doch manchmal gar nicht. Aber ich finde das total asozial, weil sie entmenschlicht hier gerade Leute. Also sie spricht den Rechten ab, Liebe empfinden zu können. Und das, ja, das ist das billigste Entmenschlichen. Liebe zu anderen Menschen. Ja, schon Heimatliebe. Ja, aber zu anderen Menschen meint sie halt. So nach vor allem das Ding ist auch irgendwo, diese Implikation, dass Heimatliebe etwas Schlechtes wäre. Ja, also. Ja. Also. Ja, genau. Leute, wenn ihr eure Heimat liebt, benutzt Kondome. Ja. Es gibt da jetzt so Ökosexuelle, die dann den Wald ficken und glauben, es wird ihnen helfen. Geil. Ja, richtig geil sind Ameisenhaufen, ich sage dir. Hier haben wir die Tugendfurie. Ich will keine White-Hetero-Male-Vorträge mehr, in denen die Typen erzählen, wie überrascht sie von Hate Speech sind. Das ist auch so ein bisschen so ein Thema, was sich da so durchzieht durch die Rezeption der Social Justice Warriors. Also es ist ihnen alles nicht radikal genug mehr. Und das Lobo hat ja dazu aufgefordert, einen gewissen Dialog zu führen. Da waren alle ganz entsetzt. Oh Gott. Hassen ist erlaubt, das findet da seine Grenze, wo es strafrechtlich relevant ist. Nein, Hashtag RP17. Ja, das ist übrigens, Das ist übrigens Zitat von einem Mitarbeiter des Justizministeriums, wenn ich mich richtig erinnere, der da in einem Panel mit einem Europaabgeordneten von den Grünen gesessen hat. Das werden wir, glaube ich, auch nochmal in einem Sonderstream durchnehmen. Das habe ich mir heute angeschaut. Nein. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Kognitive Human Resources Lösung. Das ist jetzt mal nicht zum Lachen, sondern eher zum Weinen. Weil könnt ihr euch vorstellen, was ist, wenn IBM in jedes Personalbüro auf der Welt irgendwie so einen kleinen Schrank stellt und dann guckt der Typ dann kurz da rein und dann sagt der Arbeitsplatz, Computer sagt nein. Also das ist das, was beim HR-Festival, das finde ich auch so frech, Human Resources Festival. Für alle sage ich, dann sollen sie die Dinger doch gleich ans Arbeitsamt stellen, weißt du, dann können die gleich gucken, hoffnungsloser Fall, zack, Stütze und nicht mehr auf den Sack gehen oder so, keine Ahnung, aber... Ja, darüber würde ich mich auch mal freuen. Aber das hier ist doch wirklich, da ist doch der Willkür, da kann doch im Hintergrund eine schwarze Datenbank mitlaufen, mit zugekauften, wenn sie $50 mehr bezahlen, bekommen sie auch die Krankengeschichte, so nach dem Motto, weißt du? Und das kann keiner überprüfen. Die rechnen dir dann da die Diversität aus. Ja, das auch. Für 100 Euro mehr werden sogar Juden als automatisch nicht geeignet empfunden. Oder irgendeine andere Gruppe. Vielleicht, wenn die Republika dann jemanden sucht, der spricht, dann wird dann halt das WHM angekreuzt, was man nicht möchte. World Health Manual? Wie erreichen wir eine Gerechtigkeit im kulturellen Gedächtnis jenseits der alten weißen Männer? Ja, diese Leute sind echt besessen. Indem wir uns nicht auf Rasse, Geschlecht und Alter konzentrieren. Daneben haben sie noch stehen, Love Out Loud. Also das ist auch wirklich hier so 5 Minutes Hate, ne? Und dann haben die jetzt 5 Minutes Love irgendwie draus gemacht. Ich meine, auf welchem Planeten ist diese Aussage in sich selber nicht hasserfüllt, ne? Und das sind die Leute, die irgendwie gegen Hass da auf die Planet Republika. Die und Planet Republika, das ist halt wissen, also wir hatten jetzt noch keine Beispiele hier drin, aber auf dieser Veranstaltung touren ohne Scheiß jede Menge Spitzenpolitiker rum. Da war also die die haben wir nicht im Bild, die Frau Zypries war da und ich glaube, Der Messier darf auch später nochmal auftreten. Ja, genau, den gibt es noch. Und hier die, wie gesagt, diese Europaabgeordnete, dieser Mensch aus dem Justizministerium oder Innenministerium, ich weiß nicht mehr. Das Interessante ist halt immer, weißt, bei den Amis ist es ja lustig, dass die SJWs nur an den Universitäten rumgammeln. Bei uns kommen Politiker, jetzt habt ihr der Hauptstadtjournalisten und die SJWs an einer Konferenz zusammen. Ja. Und das ist nicht so gut, wir müssen die Republika im Auge behalten und wir müssen Dinge tun. Also ich habe die ja jetzt das dritte Mal in Folge oder so mehr oder weniger im Auge behalten, aber für mich ist das eine extrem dickwandige Filterbubble und die entsteht auch nur da an diesen 3 Tagen. Aber dann dringt nichts raus und nichts rein. Also man kriegt so wenig Interaktion und ich habe auf Twitter echt mich ins Zeug gelegt. Ja, man kriegt so wenig Interaktion mit Besuchern. Das läuft auf jeden Fall noch eine ganze Weile länger. Also ich erinnere nur letztes Jahr, als wir diese Periodengerechtigkeits-WDR-Ding da hatten, wo wir es so lustig gemacht haben, hinterher stellte sich heraus, das war eine Dame, die diesen gleichen Vortrag auf der Republika gehalten hat, wo die ganzen Journalisten sich dann denken, so ja, das ist eine prima Sache, so da machen wir irgendwann mal nochmal ein Feature für den WDR und dann reichen wir die hier noch hin und dann reichen wir die da noch hin, dann kann sie ihre furchtbare Geschichte über Periodengerechtigkeit überall erzählen. Über den Datenfeuer-Troll-Dingsbums-Vortrag, den wir vorhin kurz angeschnitten haben mit den Trollnetzwerken, gab es ja auch schon, ich weiß nicht, 5 oder 6 große Artikel. Also, das süddeutsche Ding, was wir eingeblendet hatten, ja, zum Beispiel. Ja, ja, oder halt die FAZ hat, glaube ich, noch eins gemacht, auf jeden Fall. Ja, genau, da ist der Innenminister mit seinem auf unserem Boden wollen, dulden wir keine Spionage. Gelächter im Publikum, warum wohl? Also, ja, vor allen Dingen, das ist ja eben auch dieser Sprachtrick, den sie da machen. Das war ja schon die ganze Zeit seit Aufkommen der NSA-Affäre so, dass die Bundeskanzlerin so gesagt haben, ja, man hat uns versichert, dass auf deutschem Boden deutsches Recht gilt und da nichts gemacht wird. Aber diese ganzen Sachen wie dieser Degger-Komplex und die Botschaft in Berlin und so, die gelten halt eben nicht als deutsches Staatsterritorium. Das ist ja gerade das Ding. Deswegen kann man das sagen, dass auf unserem Boden unser Recht gilt. Wenn die dann auf dem Decker-Komplex, was amerikanischer Boden in Deutschland ist, dann da unsere Kommunikation abfragen, dann ist das halt eben Ne, mit dieser Aussage ist die Aussage eben nicht falsch. Könnte man da nicht eine Störanlage crowdfunden eigentlich? Ja, wahrscheinlich verstößt du damit gegen irgendwelche Geheimabkommen, die du nicht weißt und bist dann verschleppt. Ja, das kann ich als Bürger nicht wissen. Ja, das macht ja nichts. Weil die Sache mit dem Danisch, war übrigens wirklich der Danisch in dem, was wir uns vor 2 Wochen angeguckt hatten, in dem Bericht, ja. Da, wo ich kurz meinte, das war ja wahrscheinlich. Und auf jeden Fall, der hat ja Informatik studiert und wollte ja über Kryptographie da seinen Doktor machen, irgendwie promovieren. Und das haben sie erst zugelassen und danach hieß es dann plötzlich, das wäre irgendwie, die Arbeit wäre irgendwie schlecht und dann haben sie ihn da ja, konnte das ja nicht machen. Und da hat er ja lange Jahre gegen geklagt und er meinte halt eben, dass das wahrscheinlich daran lag, dass er irgendwelche Geheimabkommen gebrochen hat damit, wo sie nicht sagen konnten, welche, weil diese ganzen Verfahren, die da zugewiesen sind, die waren halt alle ganz komisch. Er hat auch eine ganz lange Abhandlung drüber geschrieben, was da so die Probleme mit waren. Kann man sich auf seiner Internetseite angucken. Ja, und dann gab es hier halt diese Leute hier vom BAMF, die da irgendwo in der Ecke so einen Lightning-Talk gehalten haben. Also das ist so das Kleinformat irgendwie für die unangemeldeten Gäste. Und Haltung gegen Hass zeigen. Und da wurde ja auch Haltung gegen Hass gezeigt in dem Panel, dass die Bundeswehr, die auch einen Stand hatte, gehalten hat, gestürmt wurde mit Soldaten sind Mörderschildern, sehr einfallsreich. Und außerdem hat der de Maizière während seinem Vortrag, beziehungsweise dem Podium, hat er von der Piratenpartei den Goldenen Scheißhaufen Award überreicht bekommen. Und der Piratenparteichef hat sich dabei ganz schön blamiert, eigentlich vor laufender Kamera. Naja, und hier haben wir Dennis Kogel. Dennis Kogel, uns älteren Zuschauern, längeren Zuschauern, ist beides falsch, aber ihr wisst schon, bekannt. Der Mann schreibt, war ein großer Gegner von Gamergate, schreibt jetzt für, was war es, Weiß? Nee. Schon die ganze Zeit, für Weiß Motherboard, genau. Ja. Der Mann ist Redakteur beim RBB. Nicht mehr, glaube ich. Nicht mehr? Ja, ich meine, er hätte was von Nachfolgern erzählt, aber okay. Das muss ich auch mal nachgucken. Aber ja. Das wäre ja mal ein Fortschritt als Motherboard. Eine Wurst halt. Und hat von der Republika berichtet. Und ich habe als erstes nur diesen Tweet gesehen und dachte mir, Stefan Urbach? Wie jetzt? Das ist doch sein Kumpel. Und dann habe ich Amina Yu gelesen, die auch aus dieser Klickenwirtschaft kommt. Ich sage nur Campusrassismus. Naja, und dann habe ich mal in den Artikel geguckt und schau da, ja, er macht, was er am besten kann. Er schilt seine Freunde. Ja. Und nirgendwo kann ich lesen, dass das seine Kumpels sind. Ja, hier, ich weiß nicht, Stuart, der ist Consultant für NGOs, weiß ich nicht. Franziska, die Game Designerin, müsste ich nochmal gucken, habe ich aber bei ihm auch schon gehört. Und dann kommen halt hier Amina und ganz unten kommt sein Kumpel, der Herr Urbach. Mit keinem Wort wird erwähnt, wer die Leute sind. Ja. Ich meine, das ist jetzt aber, hier so. Aber man muss sagen, das ist hier ein Beitrag von 2 Leuten, glaube ich. Und genau, dieser Daniel ist auch noch mit bei. Und zumindest bei, was den Bilder-Credit angeht, steht hier dieser Daniel. Und hier stand auch aber der Daniel. Du willst mir doch nicht erzählen, dass man die Leute aussucht und hinterher den Artikel schreibt und dann sagt der andere nicht vielleicht. Also mein Journalisten-Ethos würde dann sagen, hier vielleicht müssen wir da schon aber dran schreiben, dass du da, und wenn es aus Versehen war, 2 Kumpels oder 3 von mir interviewt hast. Ja, es mag gut stimmen. Ich habe es jetzt nur angemerkt, dann kann sich auch keiner beschweren. Also wir wissen es nicht. Es gelaufen ist aber so oder so. Also Dennis Kogel, wir können nochmal der Vollständigkeit halber, das war jetzt dieser Typ, der auch nach der Republika diese Expertin für Hassrede in Gaming da irgendwie zu sich eingeladen hat in seiner Sendung bei Fritz Radio vom RBB und die da auch nur einseitig erzählen konnte, ihren Kram, und wo dann auf Nachfrage uns dann mitgeteilt wurde, dass er also seine Quelle für seine Berichterstattung war wie Hunted the Mammoth. Was irgendwie so ein Verschwörerblock da irgendwie ist von Feministen gegen Antifeministen. Und das war alles. Das liest er. We Hunted the Mammoth. We Hunted the Mammoth, ja. The Memes oder was? Nee, das ist so, das Mammut. Mammut. feministischer Kack, der Artikel schreibt, wo er die Ehre von Frauen online verteidigt und sagt, Feminismus beste Radfilm, genau. Ob sie... Riesenfan von Anita Sarkeesian und so. Ja. Der hat halt schon so einiges Mir-Pieces irgendwie gebracht, Verleumdung ohne Ende. Das wäre normalerweise mal einer, den sie wegen Fake News verfolgen sollten, aber... Ja, und das ist mir so in der Nachlese in den Schoß. Das fand ich ganz interessant, weil hier nämlich die Frage aufgeworfen wird, ob das nicht alles ein komisches Bild ist, wenn man in seiner Filterblase drin sitzt und so tut, als wäre außenrum alles super. Ja? Oder beziehungsweise, als wäre man selber super und außenrum alles böse und man muss aber nur weiter super sein und das auch jeden wissen lassen. Um dabei zu sein, um irgendwie das Gute irgendwie in die Welt zu bringen. Die Republika ist halt identitätspolitischer Krebs. Also du hast da eine wortwörtliche Buzzword-Culture, wo die Leute einfach nur ein Buzzword um sich werfen und dann klatschen die Leute und du kannst da einen Vortrag halten. Also bitte geht auf den YouTube-Kanal Republika, guckt euch dort irgendeinen Vortrag an und wenn ihr einen richtig cringe-worthy Vortrag findet, schreibt vulgäre Analyse an, schreibt einen Doktoranden an oder einen Bleilo oder die Weltraumaffen, dass wir uns den durchnehmen, weil Republika sind wirklich Deutschlands SJWs, die ihre hirnverbrannte Scheiße in die Republik reinwerfen, von Berlin aus. Also das ist ja noch ziemlich unter meinem Radar, auf jeden Fall. Hier, das ist so ein bisschen ganz lustig. Also im Hintergrund steht, dass ihre Tochter da diese YouTube-Lieder-Geschichte, die ich gar nicht beim Namen nennen will, irgendwie verfolgt hat. Und gestresst war und dann hat sie ihre Tochter gefragt, sie könnte doch ihre Kritik an dieser ganzen Masche da irgendwo aufschreiben und dann sagt die kleine Tochter zu ihr, nee Mama, wenn ich das jetzt irgendwo schreibe, dann ist das voll der Hate. Und da hat es bei ihr geklickt und sie hat sich mal überlegt, wie kritisiere ich denn in einem Umfeld, in dem alles sofort voll der Hate ist. Also ja, für den durchschnittlichen Republikagänger schon sehr reflektiert, muss ich sagen. Ja, überleg dir mal, Scientology mietet sich ein Panel bei der Republika und dann treten die dort auf und dann sagen die alle, ja, wir müssen organisierte Liebe beibehalten. Wir hatten ja letztes Jahr auch ihren komischen Araber da, der erzählt hat, dass Terroranschläge eine Erfindung der CIA und von Hollywood sind. Also, das sind schon so richtig cringe-worthy, was sie da so machen. Müsstest du mir so einen Artikel vornehmen, wo die ganze Zeit Hass, Hass, Hass geschrieben ist und alles umschreiben einfach zu intensive Abneigung. Also die Definition von Hass. Ja. Es ist halt komplett abgetrennt von der wirklichen Definition. Einfach nur als Buzzword, was die hier rumwerfen können, wie die wollen. Hass ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Also weißt du, wenn es nicht dazu führt, dass du auf offener Straße Leute angammelst, dann ist doch Hass nichts Schlimmes. Ich darf doch jemanden intensiv ablehnen. Ja. Das also, okay, darf ich jetzt ISIS auch nicht mehr intensiv ablehnen, nur noch so ein bisschen? Oder gibt es da irgendwo eine Grenze, wie sehr ich etwas ablehnen darf, bevor das böse ist? Ja, also. Die internationale, du musst einfach nochmal nachgucken, was die deutsche Industrienorm für nicht gut finden ist. Das ist eine gute Idee. Sollten wir eigentlich noch auf die Wahl eingehen oder so? Gibt es da schon Ergebnisse? Lass uns das mal später machen. Lass uns den Artikel gerade noch um die... 6,2% für die Grüne, 33,7% für die CDU, 31,1% für die SPD, 12,3% für die FDP, 1,1% für Piraten, 4,9% für die Linken, 7,4% für die AfD, 3,3% für andere. Warum okay, weiter jetzt. Weil jetzt kommt halt der Teil, den ich mochte an dem Artikel. In keinem Vortrag, den ich besucht habe, wurde eine kritische Nachfrage gestellt. Ups. Aus kaum einer... Oh, ja. Kaum eine Auseinandersetzung wurde öffentlich geführt. Unglaublich vielen Tweets zur Republika standen nur wenige Interaktionen zwischen den Twitternden gegenüber. Und die kurze Protestaktion beim Auftritt eines Beauftragten der Bundeswehr erntete kaum echtes Verständnis oder sogar Wohlwollen. Vielmehr empfanden viele im Publikum sie als fehl am Platz. Politischer Protest als Störfaktor auf einer Gesellschaftskonferenz, die sich diesem Jahr der Harmonie verschrieben hatte. Die glatten Inszenierungen einzelner Vortragender, anwesender Politiker, Sternchen innen und Sponsoren wurden weggelächelt. Warum nur Vortragende, aber PolitikerInnen? Statt besprochen. Auch von mir. Wie konnte das passieren? Vortragende. Ja, Vortragende, wahrscheinlich, weil das schon sich nur auf die Handlung bezieht und nicht auf das Geschlecht. Ja, aber bei den SJWs ist es nicht normal. Als ich das letzte Jahr dort war, alles, was an Nachfragen irgendwie für Panelisten war, war halt so, ich fand deinen Beitrag richtig gut. Kannst du deinen Punkt, den du in den ersten 20 Minuten hattest, nochmal genauer erläutern, warum der so gut war? Das waren alles nur so Fragen, wo du halt dem der Person, die vorne steht, so irgendwie den Bauchnabel reiben tust und sagst, oh ja, hast du gut gemacht, du hast viele Buzzwords verwendet und Hate Speech findest du auch doof. Ja gut, letztes Jahr hatten sie ja schon was, wo kritisch nachgefragt wurde, nämlich der Vortrag von Herrn Fischer, von Thomas Fischer, dem Bundesrichter, wo es ja auch zuerst hieß, irgendwie der widerliche Thomas Fischer und wer hätte den denn eingeladen? Wo er dann erst am zweiten Tag irgendwie kam, nachdem er eigentlich sprechen sollte, aus Gründen, die immer noch nicht ganz klar sind. Aber auf jeden Fall, als er da fertig war, hat ihn ja dieser Gutsohn oder wie der Typ hieß, dann nochmal darauf angesprochen, auf seine Meinung zum Sexualstrafrecht. Und das hat er ja noch schön ausgeführt in einer wunderbaren Rede, die wir, glaube ich, damals hier auch noch thematisiert hatten. Also das war ganz großartig. Also das ist bisher das Beste auf jeden Fall. Also der Typ, der hat die Blase auf jeden Fall mal aufgebrochen. Das könnt ihr euch auch noch angucken, das Video, also jetzt direkt von der Republika unter dem, das hieß Strafrecht, Wahrheit, Kommunikation, war der Titel von Thomas Fischer, dem Bundesrichter, mittlerweile im Ruhestand. Also es ging um Vergewaltigung und Unschuldsvermutung, oder? Nee, es war eigentlich erstmal so ein philosophischer Talk halt eben über Darstellungen von Recht in den Medien und so. Da hat er schon ziemlich gute Sachen eigentlich gesagt, weil der Fischer ist ein super sympathischer Typ, der so Sachen auch gut darstellen kann und vor allen Dingen auch ein richtiger Agent von den Leuten halt. Also der stellt sich andauernd auch auf die Seite halt eben von den Beschuldigten, wie er auch immer sagt, diese Unterscheidung trifft er halt eben auch, dass halt Leute, die vor Gericht stehen, nicht Täter sind erstmal, sondern erstmal nur Beschuldigte. Und er hatte eigentlich zum Sexualstrafrecht in dem Vortrag selber nichts gesagt, aber in der Fragestunde danach kam halt eben dieser Herr Gutsohn oder Gutjahr oder wie der hieß, und der hat halt eben gemeint, sie haben sich ja kritisch geäußert zum Sexualstrafrecht und warum, sie gelten doch als links, war auch noch so ein Ding, was er irgendwie gemeint hat, und da hat er ihm dann nochmal erzählt, was er halt eben dazu sagt und warum das halt alles nicht geht, hat er ihm dann in so 5 Minuten nochmal gut dargelegt, und das war wirklich ein richtig nötiges Ding, und da haben die auch hinterher applaudiert, das fand ich auch ganz gut, also so ganz verloren scheint die Republika in dem Zusammenhang noch nicht so zu sein, weil wenn sich dann halt mal einer hinstellt und wirklich die vernünftigen Argumente vorbringt, dann sieht man das halt eben auch, dass sich Leute dann davon überzeugen lassen können, weil ansonsten hast du ja in den Medien, bei ARD, ZDF, Missy Magazin, da hattest du ja nur immer eine Ansicht darauf. Immer nur dieses von wegen, das muss jetzt sein, ist längst überfällig, Paradigmenwechsel, Sexualstrafrecht muss sich ändern. So Istanbul-Konvention, bla bla bla. Und der Fischer war halt der Einzige eigentlich so, und vor allem auch einer vom Fach, ne, als Bundesrichter, der halt eben gesagt hat, nee, das diese Schutzlücken gibt es nicht, die sind übertrieben. Das hat er in diesem Vortrag halt eben auch in der Fragebeantwortung halt eben auch ganz klar gesagt. Nee, der hat ja ziemlich klar gesagt, alles, was eine Schutzlücke ist, ist das, was erlaubt ist. Ja, also im genau, Prinzip, ja. wenn du alle Sachen, die nicht verboten sind, sind eine Schutzlücke. Letztendlich musst du alles verbieten, um alle Schutzlücken zu schließen. Das war im Prinzip. Ja. Ist auch einer von den Sprüchen, das ist Aussage. Richtig genial. Also. Ja. Es ist so selten, dass man in Deutschland in deutscher Sprache irgendwie so eine vernünftige zu dem grünlinksversüften, was auch immer hören. Ja, der Typ ist halt eben absolut nicht, also ich schätze den auch wirklich politisch ziemlich links ein, und auf jeden Fall ist er ein richtiger Menschenfreund, so keiner, der irgendwie misanthropisch unterwegs ist oder so. Hat er auch gesagt, ne? Wer recht spricht, muss Menschen mögen. Genau, man muss Menschen mögen, um vernünftig Recht zu machen, war das Zitat. Ja, genau. Ja, aber Nein heißt Nein ist trotzdem durchgekommen. Darf ich mich nur kurz verabschieden, weil ich muss morgen früh raus, ja. Wollte nur sagen, ja, war heute wieder ein schöner Stream, hat viel Spaß gemacht. Also ab dann bis nächste Woche. Schlomo, hau rein, tschüss. Jo, bis dann. 1028 Zuschauer übrigens. Ja, ungefähr 5-mal so viele wie ohne Schlomo. Danke dafür, Schlomo. Ich wollte es nur mal sagen. 1028 okay. Zuschauer. Aber ja. Wie gesagt, wenn du das mal visualisieren würdest, ne, auf einer Bühne vor 1128 Leuten. Das ist ja. Heftig, ja. Ah, Leute, ihr seid doch irre. Ja, ich hoffe, wir haben euch wenigstens dann auch, ich hoffe, wir haben euch dann wenigstens auch, weil das war jetzt auch eigentlich das Letzte, was wir haben und wir sind jetzt auch schon wieder seit 2,5 Stunden, ist ja eigentlich so unsere übliche Zeit, ne? Also, oder habt ihr noch was? Lasst euch vom Kulturmarxismus nicht vorschreiben, wie ihr euch zu benehmen habt. Wenn da irgendwelche Leute vor euch stehen, sagt ihr einfach, Dix, du bist besser wie ich und pöbelst die an. So macht man das. Ja, und die restlichen Republika-Höhepunkte werden wir auf jeden Fall nochmal zusammenfassen, wenn die Videos alle draußen sind. Der Lobo zum Beispiel ist noch nicht draußen, habe ich gesehen. Ja, es sind nur einige. Frau Brodnik ist auch noch nicht verfügbar. Ja. Also. Und sobald wir die Quellen verwerten können, dann kommt auch von der Frau Emke, von der Friedenspreis des Buchhandels Gewinnerin, die tolle Keynote, die da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Also Love out loud. Was soll das bedeuten? Was sagen uns diese Worte? Ist es eine Aufforderung, laut zu lieben? Kann man zu Liebe auffordern? Ah, das wird ein Spaß. Hurra. Ja, das waren die Weltraumaffen. Gegen den Wahnsinn befreit, wer den Affen befreit. Macht's gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Leute.